Guten Tag, liebe Hörer. In diesen dunklen Stunden versuchen wir namentlich Pocho, Chris und Ricky euch, und damit seid ihr gemeint, liebe Hörer, ein kleines Lächeln auf die Kauleiste zu zaubern. Herzlich. Geplant war eine sehr höchst seriöse Sendung, doch dieses wurde von allen Beteiligten in dieser Sendung heute abgewiegelt, vehement, und deswegen machen wir weiter wie immer. Pocho, Ricky, fickt euch. So, ich weiß nicht mehr ganz so viel vom letzten Spieltag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass es der 23. Spieltag war, aber ich weiß noch relativ viel von den Ausschnitten, die ich gestern bei der Nationalmannschaft gesehen habe, und natürlich das Tippspiel. Das ist ja mein Rat von mir. Das ist ja ein großes Thema heute hier. Das möchte ich nämlich, dass das nicht unter den Tisch fällt, wie das öfters mal hier passiert. Ich muss ja dazu sagen, ich glaube, ich hab eine Theorie, wie der das macht. Wer? Der Tippspielmaster, der auch in der Leitung ist. Wer ist das? Der Tippspielmaster? Ja, ich bin der praktisch uneinholbar in Front ist. Denn dieses Tippspiel stand an diesem Spieltag bis zum Gegentor von Stuttgart komplett unentschieden. Für wen? Ja, komplett unentschieden. Für wen? Ja. Für zwei oder für drei Mann? Ich weiß es nicht. Für drei, ach so, meinst du es auch mal ernst? Mir für drei Mann. Ach, guck mal, ich weiß bestimmt nicht, wie viele Punkte man. Das ist falsch. Ja. Das ist falsch. Es wäre unentschieden gewesen, wenn Stuttgart gewonnen hätte. Aber ihr beide habt 1-1 getippt. Richtig. Sprich, ach so, darauf wolltest du hinaus. Genau. Okay, ich wollte darauf hinaus, dass es, wie gesagt, aber durch den Treffer dann, und du hast ja dieses Spiel 2-1 für den Gegner getippt. Ich hab's nicht getippt, ich wusste es. Das ist ein Unterschied. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du hast ja den Sportalmanach, ne? Aus Zurück in die Zukunft. Brauche ich nicht. Ich habe Wissen. Das ist alles. Das ist ganz einfach. Pass mal auf, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und das ist halt bei mir genau andersrum. Ja, dann machen wir doch gleich das Tippspiel. Ja, eben. Ricky, mach mal. Da überrascht du mich natürlich. Ich weiß nur eins, und zwar, dass ich vorne bin. 12 Punkte hast du gemacht bei diesem Tippspiel, und Potsch und ich. Aber großartige 8, das musst du auch sagen. Ja, absolut. Ich finde auch, dass es in letzter Zeit immer bis zum Sonntag spannend ist. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Also das ist immer spannend, aber letzten Endes seid ihr dann doch völlig chancenlos und ich gewinne eigentlich. Habe ich eigentlich in der Rückrunde schon mal irgendeinen Spieltag nicht gewonnen? Ich wüsste kaum einen Spieltag, wo du nicht mitgewonnen hättest, wenigstens. Ah, doch, ich sehe gerade den 20. Spieltag musste ich an Pocho abgeben. Hat er einen Punkt auf mich aufgeholt. Den 21. hast du auch nicht gewonnen. Doch, den habe ich mit dir zusammen gewonnen. So, Chris. Nämlich. Ja, aber ändert nichts, dass ich hier eingefärbt bin. Golden. Golden? Ja, den ersten Spieltag der Rückrunde habe ich auch gewonnen. Kommando. Also ich habe praktisch die komplette Rückrunde richtig getippt, bis auf den 20. Spieltag, da hat mich der Pocho tatsächlich doch um einen Punkt überholt. Den hat er die abluchsen können. Ja, aber wie er das gemacht hat, bleibt natürlich sein Geheimnis. Ja, aber so langsam aber sicher würde ich mal sagen, also ich miete hier den Balkon bei uns schon an. Also das sieht stark nach einem Sieg aus. Wurde jetzt eigentlich schon entschieden? Ja, klar, aber das gehört hier jetzt nicht hin. Das gehört hier sehr wohl hin. Es hieß ja mal, sobald die neue Seite fertig ist. Ist ja noch nicht fertig, denn der Livestream fehlt. Ja. Das war ein schönes Lachen. Hast du überhaupt ein Programm, mit dem du live senden könntest? Gehört das hier hin? Das gehört hierher. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann, Chris, wann ist es endlich soweit? Wann wird bekannt gegeben, was der Letztplatzierte machen muss. Wenn unser Feed bei iTunes eingereicht wurde. Also der wurde eingereicht, aber er wurde noch nicht verifiziert von den Brüdern. Er semmelt sich darum, nur wie so eine Schlange windet er sich um die Entscheidung herum. Dabei hast du noch alle Chancen, Chris. Du, so welche aufmunternden Worte, die brauche ich von dir bestimmt schon mal gar nicht. 11 Punkte, die holt man problemlos auf. Soll ich mal einen Spieltag für dich tippen? Ja, bitte. 5 €. Naja, Kopf hoch. Ich früher beim Bund. Da du brauchst jetzt wohl jeden Euro, nachdem der Flug so teuer wird. Ja, der Flug wird sehr teuer, richtig. Die UFC kommt nach Deutschland, sollte man den geneigten Fußballfan. Dazu muss man sagen, im Zuge dessen, dass wir ja am 30.05. sind wir ja in Berlin. Und da habe ich dem Ricky schon mal das erste Schnippchen geschlagen. Denn ich werde nicht per Bahn, nicht per Flieger, sondern per gutem alten Bus nach Berlin fahren. für Ricky, willst du sagen? Ich, 20 Euro? 15. 15 Euro. 15 Euro. In 3 Stunden bin ich da. Rubbeli Katz. Ricky, du zahlst, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich zahle für einen Hin- und Rückflug 140 Euro. Allerdings ist da kein Gepäck inbegriffen. Ja. Und ich glaube auch, dass bei mir kein stinkender Sitznachbar die ganze Zeit Manowar hört. Bei der 15, nee, ist ja nur eine 3 Stunden Busfahrt bei dir. Ja. Weil ich habe ja auch nach dem Bus geguckt und bei mir sind es nur 15 Stunden Fahrt mit dem Bus und kostet dann aber auch nur 25 Euro eine Strecke. Siehst aber du? Was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, waren dann doch die 15 Stunden. Wollen wir das dann nicht so machen, dass du mir dein Gepäck einfach per Post schickst? Ja, genau. Ich schick's ins Hotel. Schickst du durch und der Storch zieht die dann. Ich finde übrigens, dass du ruhig dann dieses Hörertreffen hier auch bei 4 Ecken 2 Elfer ab und zu und das Volk streuen kannst. Denn es sind natürlich auch 4 Ecken 2 Elfer Hörer dann recht herzlich eingeladen. Absolut, am ja. 30.05. in Berlin. Beim Dunkin' Donuts? Nee. Bei Dunkin' Donuts uns Gesellschaft zu leisten. Hat gerade irgendjemand das Geräusch auch gehört? Das war mein Stuhl, der sich mal wieder runtergefahren hat. Ah, okay. Also, wir sind am 30.05. im Windburger, in der Windscheidstraße in Berlin. Windscheidstraße 24, Windburger. Das ist wirklich der beste Burgerladen, in dem ich persönlich je war. Ich weiß auch, dass ich da mit dem Chris ganz schön herausfordere, weil der Chris ist ein Gourmet, was Burger-Kunst anbelangt. Ja. Und da, Chris, hoffe ich wirklich, dass dein Gaumen danach Beifall klatschen wird. Und wann wir genau dann da so ein Hörertreffen planen und ob es dann auch im Windburger stattfinden wird, denke ich mal, hier bei 4 Ecken 2 Elfer von Chris auch immer wieder geupdatet. Wir werden aber definitiv nicht vor den Weigh-ins in den Windburger uns im Windburger Park uns treffen. Geht ja auch gar nicht, Chris. Ich muss ja mein Gewicht erreichen und erst danach haue ich mir den Bauch voll. Ja, stimmt, du wolltest ja auf die Bühne laufen. Okay, ich renne nicht auf die Bühne und stelle mich auf die Waage. Kann ich mir jetzt vorstellen, dass dann einfach Joe Rogan dir so eine richtig schöne Kombination verpasst. Es wird eine Art Stabhochsprung, wie ich da praktisch dann einfliege. Ja. Das wird schön. Das wird schön. Naja. Ich werde es auf jeden Fall aufnehmen, wenn du dann auf die Bühne rennst und von Joe Rogan den Arm gebrochen bekommst. Weil ja schon über so dicke, fette, hässliche, pickliche UFC-Fans drüber stolpern. Kann ich mir richtig vorstellen. Pickliche? Picklige? Ja. Ja, ich komme aus dem Osten, wir sagen Liche. Hertha BSC gegen den SC Freiburg. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, dass es diese Partie jemals in der Geschichte der Bundesliga gab. Aber anscheinend am 23. Spieltag. Ja, am Freitagabend. Ja. Mhm. Ach stimmt, das war das Spiel, was ganz schlimm war, ne? Ja, genau, das war wirklich ganz langweilig. Es war ein hochklassig langweiliges 0:0. Was in der Spannung nicht zu überbieten war. Ja. Selbst die hatte es nicht. Also es gibt ja 0:0-Spiele, die wirklich spannend sind. Ne? Ist ja so. Aber das war ein so lahmer Kick und eigentlich ja eher ein Punktgewinn für Freiburg, weil ich meine, sagen wir, wie es ist. Freiburg braucht da unten jeden Punkt und Hertha schielt ja so ein bisschen auf die Europapokalplätze und mit schielt meine ich damit nicht explizit Michael Preetz. Also ich dachte, du meinst die Serie von Marvel. Ach. Shield. Ja. Agents of Shield. Ja. Auf jeden Fall, muss man aber auch nicht mehr zu sagen, auch wenn man noch was wissen würde. Am Ende hatte Freiburg noch ein paar Chancen, die dann den Upset noch perfekt machen konnten. Also, ja, daran habe ich mich auch gerade erinnert, dass in der Zusammenfassung bei der Sportschau das so ein bisschen so dargestellt wurde, dass Berlin zum Schluss noch Glück hatte. Hast du jetzt ein Bild Plus? Engagement bestartet. Nö, ich komme mit der Sportschau wirklich gut zurecht bislang und Sonntag, ja echt jetzt? Naja, gut zurecht hört sich ja. Ja, Sonntag gucke ich mir dann immer mindestens ein Spiel live an. Jetzt war es natürlich klar, habe ich Stuttgart mir angeguckt, aber auch sonst, letzte Zeit hat ja oft Bayern gespielt und irgendwann ich auch mal ein Schalke-Spiel, also es waren immer gute Spiele, da gucke ich mir eins dann an und die Freitagsspiele sind in der Regel so scheiße, dass man sie eigentlich auch nicht sehen muss. Übrigens, wo ihr gerade Scheißspiel und nicht sehen muss angesprochen habt, ich habe eine neue Lieblingssendung im NDR. Muss ich ganz ehrlich, müsst ihr mal einprogrammieren und speichern. Und zwar kommt die montags um 21.15 Uhr, das ist die Quizjagd. Oder den Bingo-Moderator moderiert? Ich weiß nicht, das ist ein Random Guy Number 8 moderiert die Sendung. Ich weiß nicht, wer das ist. Auf jeden Fall das Konzept, das ist fantastisch. Das sind 4 Prominente, die Prominente besonders, so werden sie zumindest dort tituliert. Mhm. Die vier Prominenten, die werden einzeln dann in die Mitte gerufen, in die Quiz-Arena. Und dann müssen die so eine Minute Fragen beantworten. Und wenn sie da irgendwie 5 Fragen beantwortet haben, haben sie Summe X erspielt. Summe X wird dann gegen den Quizmeister eingeworfen. Das ist dann so ein Eierkopf, der kommt dann in die Arena reingelaufen. Der setzt sich dann auf so einen Turm. Und dann kann der Quizmaster kann entscheiden, ob er... Also er kann sagen, du kriegst eine Frage Vorsprung, aber dafür am Ende weniger raus. Versteht ihr, was ich meine? Ja. So, total. Es ist großartig, ich müsste es wirklich mal gucken. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, ob es wirklich Quizjagd heißt, aber es ist spitze. Denn alle Hörer da draußen, wenn ihr mit dieser Sendung fertig seid am Hören, Quizjagd gucken, auf NDR. Augsburg gegen Hannover. Ja, da war auch nicht viel mehr drin, ne? 1-1 ausgegangen und Dortmund gegen Nürnberg. 3-0. Da habe ich immer nur gelesen und gehört, jetzt sind sie wieder an der Spur. Und wenn sie nächste Woche verlieren und dann wieder gewinnen, sind sie wieder aus der Spur und wieder in der Spur. Ich fand es schön, dass Mats Hummels zurückkam und gleich ein Tor geschossen hat. Ja. Das muss ich an der Stelle mal wirklich sagen, weil irgendwie den mag ich. Mats Hummels finde ich gut. Ja, warum nicht? Ja, klar. Wenn und ist auch spielerisch gut. Auch, findest du den gut? Ja, oder ist der einfach sympathisch? Ich finde den, ja, alles. Also ich finde, der ist auch wichtig für die WM, dass der bei 100% ist. Mhm, okay. Meinst du, dass wir den auch am 30.05. mal anfragen? Fürs Hörertreffen, meinst du? Der kann ja kellnern dann im Windbeutel, oder wie das Ding heißt. Ist ein Hübscher aber, ne? Ist ein Hübscher. Ja, ich gehe davon aus, dass er als Zorro bald gecastet wird. Ja, wenn Paul W.S. Anderson mal wieder so ein Reboot macht. Ja. Ich bin mir da auch immer nicht ganz sicher, ob dieser Look, dieser Hipster-Look da immer sein muss. Naja, aber Lewandowski war auch stark. Daran kann ich mich auch erinnern, dass der mal wieder ein Bombenspiel hingelegt hat und ich wirklich neidisch bin auf Bayern München, dass die so einen geilen Stürmer sich verpflichten konnten. Aber man muss sagen, jetzt mit einer Kreuzbanddehnung. Ich habe vorgestern die Nachricht gelesen. Kreuzband, habe ich mir nur gedacht. Aber dann stand da nur Dehnung. Ja, dann geht's ja. Dann geht's wirklich. Und er kann wohl jetzt am Wochenende nicht spielen, aber danach soll's wohl wieder gehen. Er hat gesagt, heute, wenn er spielen müsste, könnte er. Also da ist wohl alles in Ordnung. Es zwickt wohl ein bisschen. Aber die Nürnberger, die wurden so wieder ein bisschen in die Realität zurückgeholt. Na, wie sieht's denn eigentlich in der Tabelle aus? Die Nürnberger haben sich auch, glaube ich, nicht viel da ausgerechnet. Das Problem ist ganz einfach nur... Aber bestimmt auch nicht. Das war... Aber das Problem bei den Nürnbergern sehe ich jetzt ein bisschen, dass da schon wieder zu positiv gedacht wird die ganze Zeit. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Die haben wirklich tolle Spiele gezeigt in der Rückrunde bisher. Da hat viel funktioniert, hat viel geklappt. Aber man muss auch daran denken, dass man in der Hinrunde nun mal halt nicht einmal gewonnen hat und dadurch natürlich punktetechnisch bei 2-3 Niederlagen hintereinander direkt wieder unten drin steckt. Das ist bis Hannover 96 ist hier wirklich Abstiegskampf. Hannover 96 auf dem 11. Platz, auch die können da noch ganz tief hinten reinrutschen. Ja, besonders wenn die weiterhin eher schwach spielen, wie sie das in den letzten 3 Spielen gemacht haben. Ja. Allerdings mit 2 Siegen bist du da wieder weg, aber es sieht bei Hannover nicht danach aus, dass man sich da irgendwie stabilisieren kann. Wer raschelt da? Ich bin das. Was ist das? Das kann ja auch völlig egal sein. Leverkusen gegen Mainz. Die Leverkusen haben, glaube ich, 8 Spiele hintereinander verloren, ne? War das jetzt das 8. oder war das das 7.? Nee. 8 Spiele hat Stuttgart hintereinander verloren. Nee, Leverkusen, glaube ich, auch. Aber nicht verloren, sondern nicht gewonnen. Oder nicht gewonnen. Ja. Das ist ja irre. Es sieht fast danach aus, dass Hüppie mit der ersten großen Krise, die er jetzt hat, nicht so recht umgehen kann. Er wirkt ein bisschen dünnhäutig auf jeden Fall, ne? Ja, absolut. Ich habe da Interviews gesehen. Ich meine, er wirkt ja immer ein bisschen sehr komisch bei Interviews. Ich glaube, das liegt ja auch, wie gesagt, nur daran, dass er eigentlich Dolph Lundgren ist und das ein bisschen verbergen muss. Weil es gerade nicht so gut läuft, ne? Auch. Ja, aber man merkt das auch wirklich. Ich habe da, wie gesagt, ein Interview gesehen, da hat man ihn auch auf die Ergebniskrise angesprochen und wirkt schon im vernünftigen Ton. Vom Reporter, also jetzt nicht irgendwie so wirklich herausfordernd und wenn er dann direkt so kratzbürstig reagiert, das zeigt, dass sein Nervenkostüm anscheinend noch nicht das ist, was es eigentlich sein müsste als Bundesliga-Trainer. Der ist aber erst so dünnhäutig drauf, seitdem ich mal hier angesprochen habe, dass der sich nicht immer die ganze Zeit in der Fresse rumfummeln soll, wenn er mit Leuten redet. Das ist ja eine abartige das Unart. Kann natürlich damit zu tun haben, weil er hört ja auch Viereckenzweiber, das wissen wir ja. Das hat er uns ja geschrieben. Ja, klar. Aber dass man, also habt ihr das mal gesehen? Immer wenn er redet, da hat er die Faust am Mund und die Finger. Was macht er denn da? Vielleicht steht ihm ein Frontzahn, ich weiß, wie das ist. Ricky, bist du noch wach? Ich bin völlig da. Ich lese hier nur gerade Sammy Hyppies Biografie so ein bisschen durch. So, schön. Wie viele Spiele haben sie denn nicht mehr gewonnen? Wie viele waren es denn? Ja, das steht nicht in seiner Biografie. Ach so, da stehen nur die positiven. Aber warte, ich kann es dir sagen, und zwar gleich. Und gleich bezieht sich auf... Gleich und gleich jetzt sich. Also, Leverkusen hat zuletzt sogar mal zwei Spiele gewonnen. Was war denn das? Hä? Form der letzten sechs Spiele steht hier. Dann stehen hier zwei Siege. Und zwar gegen Gladbach hat Leverkusen gewonnen am 7. Februar und gegen Stuttgart am 1. Februar. Und danach haben sie drei Spiele hintereinander verloren in der Bundesliga. Und vor den beiden Siegen? Also das sind halt nur sechs Spiele, die ich jetzt hier sehen kann, haben sie gegen Freiburg verloren. Das war am 25. Januar. Ja. Tja, das... Aber ich kann sogar noch ein bisschen ausdehnen, meine Informationen. Mhm. Gegen Frankfurt am 15. Dezember haben sie auch verloren. Und die haben auf jeden Fall vor Ende der Hinrunde auch zwei, dreimal verloren. Mhm. Genau, gegen Bremen am 21. Dezember haben sie dann auch nochmal verloren. Und dann war ja erstmal Pause. Ja. Das heißt, die haben jetzt drei Spiele nur gewonnen in den letzten 8, 9 Partien. Also leider ist die Darstellung hier echt ein bisschen schwierig. Das und muss dazu man echt mal sagen. Haben sie ja auch in der Champions League deftig auf die Glocke gekriegt, denn gegen Paris. Das kommt noch dazu. Und DFB-Pokal rausgeflogen. Ja, war das nicht auch gegen Freiburg? War das gegen Freiburg oder war das nicht gegen Kaiserslautern? Das war gegen Kaiserslautern. Das hat recht. Kaiserslautern. Poncho auch übrigens. Der war super vollständig. Nicht, dass es ein arabisches Blut gibt. Man muss mal aber sich kurz die Tabellensituation angucken und ich glaube, ich bin nicht zu arrogant, wenn ich sage, ab dem zweiten Platz geht's ja erst richtig los. Mit 45 Punkten, was denn jetzt? Hallo, was denn? Nix. Na gut, dann fangen wir beim ersten Platz an. Mit 65 Punkten sind die Bayern, glaube ich, relativ gut im Geschäft. Dort knapp dahinter mit 45 Punkten die Dortmunder. Gut, die Leverkusen jetzt nur noch auf dem dritten Platz. Potsche, ich hab's dir gesagt, du hast ja gesagt, oh, die Gladbacher, die machen das in der Champions League. Ich hab gesagt, nein, ihr haltet die Dortmunder nicht hinter euch, die werden noch Zweiter, werden sie nämlich immer jetzt in den nächsten 10 Jahren. Du als Orakel wusstest da natürlich Bescheid. Ja, ich als Tippspiel-Orakel, mir war das ja völlig klar. Ja, vor allem, wenn man mal so guckt, wer jetzt noch hinter Dortmund steht. Leverkusen kriegt's gerade überhaupt nicht auf die Reihe. Schalke ist zwar okay, hat aber auch immer mal wieder einen Ausreißer drin. Wolfsburg, Mainz, die werden mit Sicherheit Dortmund nicht gefährlich werden. Ja. Und bei Gladbach, Potsch, tut mir leid, mache ich eigentlich auch einen Haken dahinter. Das heißt, wenn Dortmund nur einigermaßen jetzt die letzten Spiele akzeptabel bestreitet, glaube ich, sind die dabei. Spricht immer von den letzten Spielen. Es sind noch 10 Spiele und ich finde das noch ganz schön viel, muss ich sagen. 11 sogar, oder? 11. Ja. 11 sogar, ja. Ja, ich finde es schon viel noch. Viel. Ja, aber es gibt ja schon eine Tendenz, die da hindeutet, wie es weiter. Wer Meister wird, gibt es eine Tendenz. Nee, allgemein. Ja, aber so sehe ich es eigentlich auch. Es ist klar, dass Bayern Meister wird, ganz klar. Aber ich finde auch in diesen letzten Spielen, wenn man sie so nennt, in dieser Zweidrittelrückrunde, die noch zu spielen ist, ja. Da kann irgendwo auch vielleicht noch eine Mannschaft wenigstens um die Plätze 5 und 6 mitspielen, mit der man jetzt vielleicht noch gar nicht rechnet. Ähnlich wie in der Saison, als Wolfsburg Meister wurde. Und ja, am Ende der Hinrunde nur 9. war. Ja. Ja, also was die Plätze 3 vielleicht nicht unbedingt, aber 4 bis 9 angeht, da würde ich da zustimmen. Aber Dortmund kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich da noch den Champions-League-Platz nehmen lassen. Glaube ich auch nicht. So, ich glaube das auch nicht, aber wer sagt denn nicht, dass die wirklich nochmal eine richtige Ergebniskrise kriegen? Wir haben ja dieses Jahr schon gesehen, dass es wirklich so passieren kann bei den Dortmundern, dass sie auch gegen Mannschaften wie den HSV da mal 3-0 verlieren. Ja, natürlich, ausschließen kann man es nicht. Das ist absolut richtig. Ja. Aber ich rechne nicht damit, weil die anderen Mannschaften, die schätze ich eigentlich als labiler ein als Dortmund. Gerade Leverkusen. Recht, ja. Also gerade Leverkusen sehe ich, also wenn die jetzt nicht irgendwie bald da das Ding wieder zum Laufen bekommen, glaube ich, dass es auch für Hüb hier eng werden könnte. Da läuft ja aber wirklich gar nichts. Und der Sydney Sam, der ist völlig out of shape. Der Kiesling seit dem Phantomtor ist da nichts mehr los. Und der... Wie du den angeschrien hast, ist klar, der traut sich gar nicht mehr auf den Platz. Der Hans-Jörg Sonn, der ist auch nur noch so lala. Also in der Offensive ist da wirklich wenig zu holen. Und der Sydney Sam, der ist wahrscheinlich auch schon gedanklich nicht mehr ganz bei den Leverkusenern. Ich sehe da auch keine Besserung, muss ich sagen. Da fehlt so der Typ auf dem Platz, der mal die verrückten Sachen machen kann. Das liegt aber auch daran, weil Leverkusen einfach aus einer Mannschaft besteht von Spielern, die gerne, glaube ich, die Verantwortung weitergeben. Das sind alles so Leute drin, die in einem normalen Arbeitsleben einfach nur mitlaufen. Rolfes, Reinhardt, Bender, ich finde, das sind schon Typen. Toprak. Typen? Das sind für dich Typen? Das sind bestimmt ganz gute Fußballspieler, weil besonders bei Bender gebe ich dir da recht. Ich hätte es nämlich genau das Gegenteil gesagt, sind keine guten Fußballspieler, aber Charakterköpfe. Oh nee. Da sind sie aber alle noch zu jung und viel zu blass für, finde ich. Also alle? Der Toprak ist Ü30, Rolfes und Reinhardt auch. Ich finde, der Toprak hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Frisurtechnisch oder spielerisch? Spielerisch, weil Okay. Ich kann mich erinnern, dass der in Freiburg jetzt nicht schlecht war oder so, aber Da habe ich mich gewundert, dass man den Leverkusen holt, ne? Ja, den verpflichtet. Ja. Und auch noch, wo er da zu Beginn dann in Leverkusen aufgelaufen ist, war ich mir nicht ganz sicher. Und mittlerweile, finde ich, ist das eigentlich so ihr bester Abwehrspieler. Ja, absolut. Ja. Also das hat, und nicht jetzt, weil die anderen alle so wahnsinnig schlecht sind, Das ist ein guter, ja, absolut. Es ist überhaupt verwunderlich, dass diese Mannschaft da jetzt so in Straucheln geraten ist. Das ist ein kollektives Versagen. Das liegt nicht an einigen wenigen. Da läuft wirklich kollektiv nicht so viel zueinander. Es ist vor allen Dingen auch verwunderlich, also wenn jetzt, sag ich mal, das Spiel gegen Paris so der ausschlaggebende Grund gewesen sein könnte, dann kann man noch sagen, okay, das hat die echt mitgenommen. Aber das ging ja wirklich, wie Pocho und auch Chris schon gesagt haben, in der Hinrunde, zum Ende der Hinrunde schon los. Also das ist wirklich, finde ich, wirklich beachtenswert, wie Leverkusen hier eine richtig gute Ausgangsposition verkackt. Der SV Werder Bremen gegen den HSV, das Nordderby, das ging ja auf Twitter ganz schön ab und auch auf den Rängen ging es ja ganz schön ab, denn das Spiel wurde ja unterbrochen. Auch vor dem Spiel schon, Steine, die gegen den Bus geworfen wurden. Steine, diese sogenannten Fans. Ja. Das ist das erste Spiel gewesen, das schon vor dem Spiel unterbrochen wurde. Schon da haben sie gesagt, jetzt fangen wir nicht an. Als ich da zuerst gehört habe, hier mit Steinen und so weiter, da habe ich gedacht, halt, wenn einer in der Mitte gestanden hätte, die ganze Zeit Jehova, Jehova gebrüllt. Aber die haben wirklich wohl den Bus beworfen. Ja, das war auch so aus dem Bremer Block, ne? Die Pyro-Geschichte. Ja, deswegen zieht sich ja jetzt im Nachhinein auch dieser Verbot der Choreo der Bremer. Genau, ja. Und es war kein hochklassiges Spiel. Es war eines dieser Spiele, wo bis auf André Hahn alle wie heißt denn das, wenn man wen nominiert? Nominieren nennt man das. Danke, Pacho. Gern geschehen. Alle nominiert, nicht so richtig abgeliefert haben. Der Ginter, den fand ich nicht ganz so geil. Bei Freiburg und auch jetzt auch Pierre-Emerick Michel Lasogga. Hat das auch? Was wir reden aber über Bremen, ne? Ja, ich bin gerade auch ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, lass mich doch ausführen und dann könnt ihr sagen, hä? Aber hier der Pierre-Emerick Michel François Lasogga, der hat irgendwie, ich habe mich richtig gefreut auf das Spiel. Ich habe mir gedacht, der gibt jetzt nochmal richtig Gas. Der ist jetzt bei der Nati und jetzt zeigt er mal richtig, wo er der Hammer hängt. Aber da kam gar nichts. Gar nichts. Und eine gute Chance hat er gehabt. Der hatte eine gute Chance. Und wer hat das Tor geschossen bei Bremen? Wie hieß der noch? Junosovic? Junosovic, genau. Janukovic? Oh. Janukovic hat das Tor geschossen. Abgeschossen wurde der, als er durch den Strafraum gerannt ist. Der musste da das 2-0 machen, als er da diagonal aufs Tor draufgelaufen ist. Und meiner Meinung nach hat die richtige Mannschaft gewonnen. Es ist komisch, dass Bremen wieder 1-0 gewinnt. Also ich finde, für Bremen zieht sich das irgendwie, diese 1-0-Ergebnisse ziehen sich durch. Genauso wie meiner Meinung nach Leverkusen grundsätzlich, wenn sie verlieren, 0-1 verlieren, ist es bei Bremen so, dass sie immer diese ein Tore vor Siege nach Hause bringen. Das ist okay, das ist klar, das ist in absoluten Ordnung für Bremer Verhältnisse im Moment und besonders haben sie sich durch diesen Sieg auch ein bisschen aus diesem Abstiegssumpf befreien können. Allerdings, andersrum stelle ich mir dann die Frage, ist da beim HSV schon der Slomka-Effekt verpufft? Fragezeichen. Ich wollte das auch noch sagen, das war echt ein Big Point für Bremen. Mhm. Also das hätten sie nicht verlieren sollen, sonst hätten sie jetzt nur 22 Punkte und dann hätten sie genauso viel gehabt wie Hamburg. Und ja, also das war wichtig, dass Bremen das Ding gewinnt. Das ist wirklich merkwürdig, dass du nach einer Dortmund, nach einem Dortmund-Sieg, was war das, 3-0 oder sowas? 3-0, ja, mit diesem Wahnsinns-Freistoß. Ne? Ja, stimmt, von Cianululu. Also, das war der Wahnsinn. Und ich habe mir gedacht, jetzt starten die eine Serie und kommen in einen gesicherten Hafen oder ein gesichertes Gewässer. Nein, dann verlieren die 1-0. Das ist irre. Das ist der Wahnsinn. So, Pocho. Mhm. Meine Reaktion. Ja, wir haben telefoniert während der Konferenz. Ja. Zu beiden Torwartleistungen an diesem Spiel. Gladbach gegen Braunschweig. Mhm. Da war ich, also, schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine direkte Ecke von Raphael, ne? Ja, ja. Da muss ich sagen, es war unglücklich, weil ich glaube, der Keeper von den Braunschweigern, der war echt überrumpelt. Aber ja, der ging ja auch knapp da am Pfosten und so weiter rein. Das kann schon passieren. Und über mehrere Köpfe hinweggeschleddert und so. Das war schon unglücklich. Aber, ich möchte jetzt auch fast sagen, weniger unglücklich, sondern eher ein Stück weit auch mehr saudoof, war die Geschichte von Mats. Du wirst es nicht wissen, ist seine Abkürzung. Mats steht für Marc-André Ter Stegen. Oh, ja. Danke. Das Oberding, und da nehme ich jetzt schon mal meinen Flop der Woche vorweg, weil das muss ich einfach machen. Also, wer war das, der Darms, der den Rückpass gegeben hat, ne? Ja, ja. Da gibt der Darms, man sollte natürlich nicht den Ball aufs Tor zurückpassen. Das lernt man schon in der G-Jugend oder wahrscheinlich schon in den Bambinis, wenn da schon wirklich ein paar Intelligenzbolzen dabei sind. Wenn du einen Rückpass machst, nicht direkt aufs Tor. Aber ich gehe auch davon aus, wenn man es mal machen muss, dass so ein Marc-André Ter Stegen den Ball auch irgendwie verarbeiten kann. Und wenn er nur wegbollert. Da macht der den Typen, in der Halbzeit war es, ne? Oder war es nach dem Spiel? Nee, nach dem Spiel war es, in den Katakomben. Nach dem Spiel? Nee, habe ich auf dem Spielfeld noch, als sie da dann, als Schicht war. Oder als auf jeden Fall, als sie dann zu den Katakomben hingegangen sind, da pöbelt der den Darms an, was die Scheiße sollte. Also, die Schuld da noch auf andere zu schieben, weil der da den Ball nicht annehmen konnte, das ist für mich, das ist ein Unding. Was sagt man denn da in Gladbach zu? Naja, erstmal muss man sagen, dass natürlich es danach sehr große Wellen geschlagen hat, die Reaktion von Max Eberl auf dieses Tor und die Häme der Fans. Denn Eberl hat dann irgendwann, Eberl hat dann irgendwann den Vergleich gezogen, hat gesagt, er hat halt das E-Wort gesagt, also wie ich es gerne nenne, er hat den Enke-Vergleich gezogen. Ejakulat? Ja, genau, der hat den Enke-Vergleich gezogen. Was? Und hat dann gesagt, ja, man muss ja da auch mal die Torhüter schützen und so weiter. Das hat aber sehr negative Wellen geschlagen, weil das gar nichts damit zu tun hätte. Der eine hätte Depressionen gehabt und der andere hat einfach Scheiße gebaut. Ja. Das spiegelt natürlich auch irgendwo wieder das, was du gerade sagst, dieses Verhalten, die Schuld auf andere zu weisen. Was mich als Fan am meisten gestört hat, war es eher, dass wir diese Situation nicht das erste Mal gesehen haben. Denn beim Länderspiel gegen die USA hat Marc-André Ter Stegen ja genau die gleiche Aktion gemacht, die zum Tor dann führte. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Mhm. Ja. Und ich meine, auch wie du gerade gesagt hast, Chris, es stimmt auf jeden Fall, dass man einen Rückpass nicht so direkt auf den Torwart beziehungsweise direkt aufs Tor spielen soll. Aber es wird immer darüber gesprochen, was für ein guter, spielender Torhüter Marc-André Ter Stegen ist. Dann sollte er auch einen Ball annehmen können, der mit mehr als cooler Geschwindigkeit aufs Tor zukommt. Also wenn man ich will da auch nicht mehr weiter drauf rumreiten. Ist gemacht und ich finde auch die Aussage richtig, die Max Eberl dann später getroffen hat. Als er sagte, Marc-André Ter Stegen hätte mehr Punkte für Gladbach geholt, als die er verloren hätte. Aber das liegt auch in der Natur eines Torhüters, dass er nun mal halt sich auszeichnet. Darum ist er Torhüter und nicht dritter Mittelfeldspieler oder sowas. Es war gegen die Braunschweiger einfach zu wenig. Wie die gesamte Rückrunde, die Gladbacher konnten, wie jeder, der das ein bisschen verfolgt, weiß, noch keinen Sieg in der Rückrunde holen. Im Gegenteil, erst 2 Punkte. Und sind jetzt Siebter, verlieren so natürlich den Anschluss irgendwo an die internationalen Plätze. Und das darf nicht passieren, denn wenn wir eins wissen, dann ist es, dass wenn Gladbach sich weiterentwickeln will, und das muss man einfach so sehen als Entwicklungsprozess, das heißt irgendwo auch mal Geld verdienen will und so weiter, dann muss man nach einem Jahr, wo man nicht Europapokal gespielt hat, schon versuchen, irgendwo wieder in diese internationalen Fahrwasser zu kommen, weil es halt sonst finanziell unglaublich schwierig wird. Was war denn da mit dem Arango los? Da gibt es ja auch Beef, ne? Der wollte ja bei Arango gibt's Beef. Genau, also es war so, dass Arango zum Schluss der Hinrunde wohl ein Angebot aus Katar hatte. In seinem Alter legit, muss ich immer wieder sagen. Sogar über 2,5 Jahre ein Vertrag, was ja in seinem Alter wirklich ein langer Vertrag ist. Wie alt ist er, 35? 33. Okay. Glaube ich jedenfalls. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine 33. Auf jeden Fall ist es so, dass die Gladbacher, wie wir alle wissen, denn er ist ja noch im Kader, ihn nicht haben ziehen lassen. Ja. Jetzt ist es ja so, dass Arangos Vertrag zum Ende der Saison ausläuft und die Gladbacher um Max Eberl und die ganze Führungsetage, die im Moment anscheinend irgendwie sowas macht, dass man ältere Spieler, ähnlich wie der FC Bayern das macht, nicht mehr verlängert. Beziehungsweise, das machen natürlich alle Vereine, aber es fällt jetzt irgendwie extrem auf, dass, wie heute dann bekannt wurde, dass auf jeden Fall Raoul Brouwers nicht verlängert wird und deswegen ein Top-Transfer, wie er genannt wurde, getätigt wird. Von Max. Was spielt Eberl. Der Brouwers? Innenverteidiger. Oh, da will man also wieder so ein Dominguez holen. Ja, es gibt ja es gibt da verschiedene Namen, die da genannt werden. Ich kann ja noch mal gerade gucken. Mhm. Aber das mache ich, nachdem ich jetzt diesen Gedanken zu Ende geführt habe. Es ist dann natürlich ein bisschen schwierig, dann zu sagen, dass da mit Arango nicht verlängert wird. Weil er ist ein totaler Publikumsliebling. Er ist auch wirklich da in der Hinsicht ein Liebling von mir, weil er halt durch seine Genialität mit Freistößen und so weiter einfach immer diesen Wow-Effekt bei Gladbach irgendwo hat. Ich halte es sogar auch für ein bisschen undankbar. Und dann verstehe ich auch die Reaktion, die gestern durch den Feuilleton der Express lief es. Mhm. Feuilleton der Express ist wie, ja, ist wie Expendables, ein guter Film. Genau. Und da stand halt drin, dass Arango mehr Respekt fordert. Und ich finde, das ist gar nicht so zu Unrecht, wenn er es so gesagt hat. Weil er hat viel geschafft in den Jahren, die er in Gladbach ist. Und jetzt einfach den Vertrag auslaufen zu lassen und dann zu sagen, tschüss, junger Mann, das wäre ihm nicht gerechtfertigt. Und jetzt hattest du gerade noch gesagt, für Raoul Brouwers wird folgende Person behandelt. Es ist einmal hier, wie heißt er von Freiburg? Ginter? Oh, den, ja? Ja, ne? Aber da ist natürlich auch angeblich noch eine Freiburg. Bitte, wie ich sag ganz gerne mal Grinch, du musst ihm mal in die Augen gucken. Okay. Ist ein bisschen, ja. Und irgendjemand vom FC Basel mal wieder. Ach, wieder? Mhm. Aber anscheinend ist es ja so, dass die Gladbacher die Basler irgendwo jetzt aufkaufen im Moment. Aber Ginter wäre sicherlich ein Talent, aber ich finde es sehr, sehr seltsam. Ihr habt das auch beim MMA-Radio irgendwann mal gesagt, es gibt ja solche Ankündigungen für Ankündigungen. Mhm. Und wenn aus Gladbach, und ich weiß, du warst schon mal im Stadion, Ricky, warst du schon mal in Gladbach? Ja, ich wurde da fast verprügelt. Hab ich da okay, mal, ja, dann hast du aber genau Gladbach ja auch gesehen. Letzte Ausgabe war das. Dann hast du ja auch Gladbach wirklich schon mal gesehen, weil es ist wirklich nichts Besonderes, ja. Stadt. Ne? Es ist fast schon, das hatte, also ich kann mich erinnern, damals, wo wir auf dem Bügelwerk hochgefahren sind, bist du wirklich durch so typische Kleinstadtsiedlungen durch. Ja, genau, wo in der Mitte die ganzen Autoparkplätze sind. Ja, genau, es ist wirklich unfassbar gewesen. Richtig. Wir haben und auch teilweise gelacht. Das ist ja auch absolut legitim. Nee, und, einmal habe ich 5 Euro gegeben und ein Päckchen Kaugummi. Wenn du dann aus Gladbach sowas hörst wie heute, dass halt ein Top-Transfer kommen soll. Und Ginter wäre einer. Ja, natürlich wäre das einer, aber ich habe ja auch gehört, dass da Dortmund und Bayern dran sind. Was will der dann also in Gladbach? Klar, dann kann man jetzt also Spielgedanken... Hab ich jetzt aus meinen Töpfen noch nichts rausgefischt. Ich suche jetzt noch mal gerade. Ja, ich suche gerade noch mal die Quelle, aber ja, dann erzähl mal weiter. Also die Innenverteidigung, die scheint wohl, da ist man jetzt wohl, hat man sich ein Stück weit auch verliebt in Javi Martinez. Die ist ja auch zu Recht, ne? Ja, und da werden viele Leute mich wahrscheinlich auslachen, aber der eine Transfer von dem Barcelona-Spieler, dessen Namen ich jetzt nicht sage, um Heme mir zu ersparen, der ist immer noch nicht vom Tisch. Ja, gut. Was suchst du da jetzt? Wer da noch kommt, oder was? Genau, ich gucke gerade noch mal rein. Also Torfabrik. Ist der, warte mal, der eine Flügelspieler, den ihr da auch haben wollt, ist der auch von Basel? Der, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, wie es ist. Es ist einmal Ginter und es ist einmal der von Basel, halt Fabian Scheer. Fabian Scheer, ja. Die da als Gerücht gemacht werden. Ginter wäre sicher ein Top-Transfer. Fabian Scheer ist für mich eine Dose Pringles. Ist ja, das ist ja auch ein Stück weit Glamour, was er euch dann in die Stadt holt. Ne? Ich meine, das wissen wir ja alle, das ist ja der Sohn von der Sängerin. Der ist so arrogant. Das gibt's gar nicht. Was denn? Das ist so von oben herab. Nee, wieso, was denn? Ja, wenn pass das mal der auf. Sohn von Scheer ist? Was ich gut finde, ist, dass... Das gibt's doch gar nicht. Da will man mal hier so ein bisschen in diese wirklich... Pass mal auf, ich finde das wirklich gut, wie Gladbach das in den letzten Jahren gemacht hat. Und nur zwar wenn ich mit sage, an dem Ginter ist nichts dran, ist das arrogant? Nein, aber du bist ja, also du weißt ja, wie du bist. du lachst dich halt kaputt über die anderen Vereine, die da mit so Namen kommen wie Ginter und Scheer. Da denkst du halt so, alles klar, die würden bei uns wahrscheinlich noch nicht mal im Bus irgendwie mal durchsaugen dürfen. Das ist überhaupt nicht so. Ich finde das toll. Okay, dann bist du vielleicht sehr empathiefrei. Deswegen merkt man das Scheer? Nicht. Kennst du Fabian Scheer? Also ich kenne Scheer persönlich, weil ich mit ihr auf dem Kanonenrohr saß bei diesem einen Lied. Ja. Und sie hatte damals keinen Sohn, der Fabian hieß. Das hat sie mir versichert. Das einzige Produktive, was ich so Fabian Scheer sagen kann, ist, dass der Sohn von der Sängerin ist. Ich dachte eigentlich, das wäre der Bumskumpane von diesem anderen Scheer, dieser Boxer. Walter Scheer? Nee, wie hieß denn dieser Scheer, dieser Boxer? Schaar, Manuel Schaar. Ja. Fabian Scheer und Manuel Schaar. Wäre ein schönes Take-Team, Scheer-Schaar. Nee, die WWE macht das doch, die verwurschtelt doch jetzt mal die Namen zusammen, wie Rybacksel und sowas. Dann wäre das dann Scheer-Schaar. Nee, passt nicht, vergiss es. Schere? Der Schere. Schere. Das wäre Schere einfach. Scissors ist das. Ja. Aber ich finde das, wie gesagt, eigentlich gut, was Gladbach da macht. Das kann nicht immer funktionieren. Aber ich denke mal, dass man in Gladbach zufrieden wäre, wenn man irgendwie da noch unter die ersten sechs kommt. 7 reicht. Stimmt, du hast recht. 7 reicht. Also sprich, aber ich glaube schon, dass es der Anspruch ist, sich nicht aus eigener Kraft zu qualifizieren und nicht darauf zu hoffen, dass man halt durch diesen DFB-Pokal dann noch mit reinrutscht. Also deswegen, ich glaube schon, dass Gladbach den Anspruch haben darf, nach der guten Hinrunde unter den ersten sechs zu landen. Und vor allem finde ich, dass Mainz schon ein Konkurrent ist, den Gladbach abfangen wollen muss. Also einfach, weil ich sehe nicht Mainz prinzipiell stärker als Gladbach. Und ich sehe auch nicht per se Wolfsburg besser, weil da gibt es ja auch so viele Probleme in der Mannschaftszusammenstellung und so. Also ich sehe da wirklich Gladbach schon auf Platz 6, aber sogar 5 halte ich nicht für ausgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die müssen es natürlich jetzt auf die Reihe bekommen. Sonst die müssen es erstens jetzt auf die Reihe bekommen und ich muss Chris auch mittlerweile, muss man einfach dann auch mal wieder sagen, recht geben. So. Der Champions League Platz, beziehungsweise der Qualifikationsplatz, der würde einfach noch 3-4 Jahre zu früh kommen. Das kommt nicht zu früh, da bin ich immer anderer Meinung. Ich sehe das nicht so, dass das zu früh kommt. Mhm. Das ist, wenn du danach gehen würdest, aus meiner Sicht, hätte da Dortmund letztes Jahr nicht im Champions-League-Finale stehen dürfen. Ja, weil gut, aber Dortmund ist auch ein paar Mal, zweimal vorher Meister geworden. Ne? Ja, also schon, aber wir reden jetzt, sagen wir mal, von Europa. Da hat Dortmund eigentlich noch nichts in einem Champions-League-Finale zu suchen. Aber der Vergleich hinkt doch stark. Okay, warum? Weil wenn Gladbach jetzt sich für die Champions League qualifiziert, mal davon abgesehen, dass sie eventuell als Vierter die Qualifikation gar nicht schaffen würden zur Champions League. Ja, wie es ja schon passiert ist vor 2 Jahren. Ja, ist klar. Ja, und dann haben die, was kriegst du da, 20 Millionen, wenn du teilnimmst? Ja. Ja, das ist natürlich geil, so, aber die musst du natürlich auch investieren, weil du natürlich dann auch den Anspruch haben willst, dort mitzuhalten. So, dann hast du erstens mal einen negativen, aufgeblähteren Kader, sprich Spieler, die mehr verdienen. Also bist du schon mal in dieser Spirale. Diese Spirale hat nämlich auch Werder Bremen das Genick gebrochen über die Jahre. Du wirst, ich glaube nicht, dass Gladbach ins Achtelfinale kommen würde. Tut mir leid, das glaube ich nicht. Nee, ist auch okay. Aber ich sehe es trotzdem nicht als Problem an, wenn man in die Champions League kommt. Also, dass das den Verein schädigen würde, das glaube ich nicht. Das glaube ich eben schon. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind dann ganz oft Entscheidungen, die da getroffen werden von Vereinsführungen. Vielleicht auch in Bremen, das kann ich jetzt aber nicht beurteilen, weil Bremen ja relativ erfolgreich auch mehrere Jahre hintereinander Champions League gespielt hat. Sie werden das dann Entscheidungen, die musst du halt abwägen. Ich meine, du musst dir ja darüber bewusst sein, okay, wir sind jetzt hier in der Champions League, das ist unter Umständen eine einmalige Sache. Lass uns die 20 Millionen sinnvoll investieren und das wäre dann zum Beispiel sowas wie, du holst dir junge Spieler. Den Ginter zum Beispiel, ja. Gibst denen langfristige Verträge und kannst dann einfach darauf aufbauen, was du schon hast und mit jungen Spielern dann, sag ich mal, noch mal was riskieren. Wenn ich natürlich jetzt aber sage, ich möchte jetzt einen Spieler, der Champions League Erfahrung hat und uns gegebenenfalls in die nächste Runde schießt oder dafür sorgt, dass wir in der nächsten Saison wieder in der Champions League spielen, dann ist das natürlich ein Risiko, ja, und es wäre aus meiner Sicht dann auch der falsche Weg für so einen Verein wie Gladbach. Anders wie zum Beispiel bei Dortmund, wo ich mir gewünscht hätte, dass Dortmund sagt, nee, wir nehmen jetzt Geld in die Hand und holen einen richtig starken Mann, ja, um unsere Position international in der Champions League zu untermauern und ja einfach dafür zu sorgen, dass wir weiterhin auf so einem hohen Level mitspielen können. Deswegen ist es natürlich schon, kommt drauf an, welcher Verein das ist. Sprichst du mit Mkhitaryan-Transfer an? Ja, also nicht generell sage ich, dass der Transfer schlecht ist, aber ich hätte es gut gefunden, wenn sie sich wirklich noch einen Namen da ins Haus geholt hätten. Mhm. So, aber gut, das kann man so und so sehen. Aber ich finde, prinzipiell, diese Entscheidung wird von der Vereinsführung getroffen. Und wenn die dann sich falsch entscheiden und sagen, okay, wir machen es eben so, dass wir jetzt einen Star holen, den wir dann nächstes Jahr nicht mehr bezahlen können, dann, ja, dann ist es ja ein Versagen der Vereinsführung. Und da kann man aber nicht sagen, dass der Champions League-Platz daran schuld ist, sondern ist die Vereinsführung dran schuld. Dem Verein kann es nur helfen, wenn sie mit dem Geld richtig umgehen. Als neutraler Fußballbeobachter, der eigentlich nur das Beste für die Fünfjahreswertung will, kann nur sagen, lass Gladbach lieber zweimal schön relativ weit in der Euroleague kommen, sich da ein bisschen finanziell konsolidieren, obwohl es ja euch nicht schlecht geht finanziell, aber dass man sich da mal so ein bisschen den Kader ein bisschen aufhübscht. Und dann guck dir die Vereine an, die in den letzten Jahren Euroleague gespielt haben. Stuttgart, Hamburg, unter anderem auch. Ich sehe Stuttgart und Hamburg aber nicht auf in einer Liga vom Bild ab des Vereins wie Gladbach. Also ich finde Gladbach viel seriöser und besser. Mittlerweile richtig. Aber es gab halt die Zeiten, wo Stuttgart, Hamburg und auch Hannover regelmäßig in der Euroleague gespielt haben. Hannover hat das ja noch großartig gemacht in der Euroleague. Ja, hat, aber es kam im Endeffekt auch nichts dabei raus. Nee, das stimmt. Deswegen ist das Risiko, sag ich mal, in beiden Fällen ja gleich groß. Ob die jetzt, wenn jetzt Hannover in die Champions League gekommen wäre, würde das ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie jetzt auch auf Platz, 11 oder so rumhüppeln, sondern vielleicht wären sie dann jetzt unter den ersten 5. Wissen wir halt nicht. Man hat damals nicht so viel daraus machen können, weil ich glaube, dass die Euroleague wirklich, also wenn du da nicht ins Halbfinale kommst, ist es fast schon ein Minusgeschäft, glaube ich. Das sehe ich genauso. Es ist ein Minusgeschäft. Einfach, dass unter diesen vielen Spielen in der Euroleague einfach die Ligaleistung, glaube ich, drunter leidet. Und du verdienst einfach zu wenig. Du musst ins Viertelfinale kommen, dass du wenigstens ein bisschen was rausgehst. Und selbst da hast du ja noch nicht mal ausverkaufte Häuser. Das ist ja wirklich. Genau, ja. Also die Euroleague ist halt wirklich so das Stiefkind, was noch übrig geblieben ist von der UEFA. Und ja, also das, ich sehe es halt wirklich nicht so. Ich sehe das weiterhin so, dass ein Verein, der sich da legit qualifiziert hat für die Champions League, definitiv eine Berechtigung da hat. Und wenn die da nach 6 Spielen und, keine Ahnung, dann, was weiß ich, nur 4, 5 Punkten halt eben wieder dann nach Hause fahren, dann ist es halt so. Aber sie haben das sich erarbeitet und dann muss man mit dem Geld richtig umgehen. Und das, ich weiß nicht, wenn ich es mir doch bei einem Verein vorstellen kann, dass sie mit dem Geld richtig umgehen können, dann doch bei Gladbach, weil ich finde, der Eberl und auch hier der Trainer, die machen bis jetzt wirklich einen guten Job und treffen ganz oft richtige Entscheidungen. Deswegen würde ich mir da in Gladbach per se erstmal keine Sorgen machen, wenn sie das schaffen würden. Davon sind wir aber jetzt, denke ich mal, doch. Ja, diese Sorgen brauchen wir nicht mehr drüber reden, das stimmt. Nee, das stimmt. Also ich sehe das auch positiv eher, was bei Gladbach abspielt. Aber ich habe mir das schon gedacht, als der Pocho gesagt hat, die Dortmunder, die lassen wir hinter uns. Er nimmt aber auch nur solche Sachen, Ricky, der legt nur solche Sachen von mir auf die Goldwaage, die nur der danach dann richtig draufhauen kann. Na, ich hab's dir gesagt. Natürlich hast du es gesagt. Es fliegt dir nochmal um die Ohren. Meinetwegen könnt ihr nur Zweiter werden, das ist mir doch Bums, Titte egal. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass Dortmund in der Rückrunde nicht da wieder Punkte gut macht. Also das war mir auch klar. Und ich habe auch Leverkusen eigentlich stärker eingeschätzt, muss ich sagen. Und ich hätte mir noch ein bisschen mehr von Wolfsburg erwartet. Schalke habe ich auch gedacht, dass die noch da eine Rolle mitspielen. Deswegen, ich habe mir schon gedacht, dass es für Gladbach schwer wird. Aber zum Beginn der Hinrunde hat sich auch keiner vorstellen können, dass sie da oben mitmischen. Deswegen die haben eine gute Mannschaft und definitiv eine Mannschaft, die für die Top 5, Top 6 in der Liga die Qualität hat. Man darf aber nicht vergessen, wo Gladbach herkommt, dass sie vor 3 Jahren noch gegen den Abstieg ganz krass gespielt haben. Ja, ja, also aber gut, das ist im Endeffekt dann aber auch wieder egal. Also weil also ich sehe das wirklich so, die sind ja da nicht irgendwie, weil sie 20 Punkte geschenkt bekommen haben, sondern weil sie guten Fußball gezeigt haben. Und was dazu kommt, sie haben, also die Vereinsführung, das Management hat sehr gute Entscheidungen getroffen halt einfach. Sie haben die richtigen Spieler verpflichtet, sie haben die richtigen Spieler gehen lassen oder weggeschickt, wie auch immer. Und man hat dann ein bisschen Glück gehabt, dass man auch mal gute junge Leute im Verein hatte, und die vielleicht nicht schon vorzeitig verloren hat. Ich weiß nicht, wie das früher war, ob man dann junge, gute Spieler vorzeitig abgeben musste oder abgegeben hat. Insgesamt ist es einfach eine sehr kompetente Führung und ja, ich komme überhaupt nicht auf den Namen. Wer ist denn der Trainer nochmal? Lucien Favre. Ja, genau. Mit dem als Trainer hat man wirklich 100 Punkte abgeschossen. Das habe ich mir damals schon gedacht. Ja, 2010 kam der, oder? Bitte? 2010 kam der nach 2011, 14. Februar 2011. Ja, und schon in dem Moment habe ich mich geärgert, weil das ist ein Trainer, den willst du haben. Also der ist Weltklasse. Fand ich schon bei Hertha. Steht kurz vor der wiederholten vorzeitigen Verlängerung jetzt. Ah, das ist gut. Ja. Ja, ich fand den bei Hertha auch schon so unglaublich gut. Die sind so unsäglich mit dem umgegangen. Mhm. Also ähnlich wie mit dem Babbeln. Haben sie sich auch vielleicht einiges zerschossen. Aber der ist vorher ja unredlich mit der Geschäftsstellenmitarbeiterin umgegangen. Das weißt du ja gar nicht. Vielleicht war es ja auch ein schöner Abend. Ja, nee, die Berliner Frauen, die mögen es gerne hart. Wobei in Berlin läuft das auch gut. Ja, gut. Das ist ein Freitagsspiel, weiß ich nicht. Das war, würde man eigentlich verbieten, solche Mannschaften. Also wenn du denen vorher gesagt hättest, dass das am 23. Spieltag die auf dem 8. Platz stehen, hätten sie, glaube ich, geshoppt. Ja, ich glaube auch. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Bayern gegen Schalke. Habt ihr das gesehen? Ich nicht. Ja, es ist in diesen Stunden muss ich definitiv sagen, ist es gerade bei euch beiden Flitzpiepen relativ schwer, Bayern-Fan zu sein. Oh, du tust uns aber Unrecht. Nee, also, und ich füge hier gleich nochmal ein. Du bist auch Bayern-Fan. Dass ich Bayern München abfeier wie nur sonst was. Ich bin so stolz auf diesen Verein. Ja. Und zwar wirklich so ein Stolz wie der so weltweit umgreift. Ich weiß, dass jede Mannschaft aktuell nach München guckt und schaut, was da passiert, dass ganz viele Spieler gerne hier spielen würden in Deutschland bei Bayern München. Und das macht mich stolz. Wirklich. Mhm. Obwohl ich kein irgendwie Bayern-Fan bin, so. Aber ich finde, ich kann doch das anerkennen, was sie für einen großartigen Fußball spielen. Das ist so wie, wenn ich früher nach Barcelona geguckt habe und mir da den Fußball angeguckt habe oder auch bei Real Madrid oder weiß der Kuckuck, andere Vereine, auch früher bei Manchester United, da hat man doch hingeguckt und hat das einfach nur beachtenswert gefunden, was die leisten. Und jetzt einen Verein zu haben, der Luftlinie von mir nur 200 Kilometer entfernt ist und somit mir mehr oder weniger mein Haus- und Hofclub ist hier, wirklich, das ist doch toll. Das finde ich toll. Deswegen, man muss da nicht immer so rumspielen, so, ja, man kann ja überhaupt nichts mehr sagen. Bayern München ist absolut nicht nur der Primus hier in der Bundesliga, sondern auch in Europa und aus meiner Sicht neben Real Madrid aktuell das beste Team auf der Welt. Kann ich auch so nur unterschreiben. Das ist ja das Tolle im Moment. Ne? Genauso wie Ricky das sagt. Man hat irgendwie mit Bayern München im Moment so ein richtiges Aushängeschild, was man, wenn man sagt, dass man Fußballfan ist und halt nicht mehr 12 Jahre alt ist und jeder Verein außer meinem ist scheiße, wer dann halt negativ über Bayern spricht, der hat dann halt auch keine Ahnung wirklich vom Fußball. Erstens nicht, was Bayern dadurch alleine, wie du eben schon sagtest, in 5-Jahres-Wertungen und so weiter reicht. Aber auch was Bayern an Merchandising und an Werbung für Deutschland im Ausland macht. Die Schraube wird aber auch ganz schön gerade durchgebohrt, denn das große Thema beim FC Bayern TV bei den News letzte Woche oder diese Woche war, dass sie 13 Millionen Facebook-Likes haben. Mhm. Ist schon ein bisschen zu viel, wenn das so genannt wird. Nee, pass mal auf. Ob ich habe für 1 Euro 5.000 Facebook-Likes gekauft. Ja, willst du mir jetzt erzählen, dass der Weltpokalsieger seine 13 Millionen da nicht auch sich irgendwie zusammenshoppen kann? Nein, ist mir doch scheißegal. Was ich damit nur sage, sie feiern das aber auch ganz schön ab, muss ich sagen. Und dann gibt es wieder Mir San dran, das ist so eine Sendung, die kommt einmal im Monat beim FCB TV. Ja, den Titel kann man mit Sicherheit streiten. Wie heißt die Sendung, kannst du das nochmal sagen? Mir San dran. Ah, okay. Das ist aus dem Osten? Noch vom Brenn. Ja. Nee, aber pass mal auf. Du hast immer so eine latente Depression, wenn du darüber sprichst. Du hast immer so, als ob du das nicht richtig rauslassen könntest, deine Freude. Ich meine, du musst doch gerade jeden Morgen feiernd aufstehen in deiner Bayern Schlafbuchse da, Bettwäsche. Da muss dir doch einer abgehen. Ich verstehe deine Demut da immer so nicht. Also, dass wenn du jetzt hier bist, ja, ich weiß, ich kann ja gar nicht richtig was sagen und ich will mich da auch gar nicht, das hast du ganz oft schon gesagt bei den Ausgaben, ich möchte da jetzt auch gar nicht so viel drüber reden, sonst wird mir nachher wieder was unterstellt. Das ist doch überhaupt nie, war das schon jemals der Fall, dass dir jemand das unterstellt hat? Ich unterstelle dir manchmal Arroganz, aber ich weiß, dass du das also absichtlich machst. Ich weiß, dass du das so absichtlich machst. Ja, du weißt aber auch, dass für jeden von uns Arroganz eigentlich eher ein Kompliment ist. Ja. Nee, also deswegen, ich finde, du kannst da wirklich stolz drauf sein auf deinen Club und musst da dich nicht irgendwie versuchen, in deiner Euphorie zu bremsen. Also das, der Chris ist ja auch schon immer Bayern-Fan. Es gibt ja so Erfolgsfans und so weiter, aber das, ich meine, gut, als Bayern-Fan ist man immer Erfolgsfan. Das ist auch ein bescheuerter Vergleich. Ja, ich finde das auch egal. Mein Gott, ne? Das ist halt Erfolgsfans. Ist doch scheißegal. Wenn jemand das jetzt halt geil findet, ich mein, verpflichte ich mich dafür, immer Bayern-Fan zu sein, wenn die scheiß Fußball spielen? Warum denn? Also ich finde das jetzt geil und würde sagen, bei jedem Spiel, außer gegen Stuttgart, bin ich für Bayern. Einfach, weil ich den geilen Fußball sehen will. Und wenn die in 5 Jahren wieder Scheißfußball spielen würden, Katastrophenfußball, den keiner sich angucken will, ja, dann würde ich halt sagen, Bayern ist scheiße, ist langweilig. So, das ist, finde das mit diesem, im Erfolg darf man dann mehr oder weniger, oder die sind ja so verpönt, diese Fans, die sich dann im Erfolg dann auf einmal im Stadion versammeln. Ja, leck mich. Also das ist doch, ich bin doch nicht ein besserer Fan, nur weil ich in der zweiten Liga bei Schneeregen immer gestanden bin. Und jetzt bin ich halt auch dabei, wenn mein Verein wie Hertha BSC plötzlich Achter ist in der Bundesliga. Das ja. Macht doch keinen Unterschied. Das ist doch geil. Soll man sich doch freuen, dass so viele andere auch den Verein geil finden. Das ist doch auch ein Ritterschlag, dass ich von Anfang an dabei war. Aber da muss man nicht immer so blöde rumtun mit, ja, das sind die Erfolgsfans. Ja, leck mich, sind sie es halt. Ich find's trotzdem geil, was da passiert in Bayern. Aber das ist doch auch genau das eigentlich, was das ganze Projekt bei uns doch hier jetzt so ausmacht, dass wir auch über alle Vereine ganz objektiv reden können. Und das kriegen wir doch auch gesagt, Chris, oder nicht? Absolut, das ist richtig. Und, außer auf Wolfsburg, die mögen wir ja nicht. Die mögen wir ja generell nicht. Dann kommen halt auch keine Nachrichten, weil es ja, glaube ich, da gibt es ja keine Fans. Gibt's keine Fans von, ja. Vier gibt's. Ich habe die alle getroffen. Und zwar, ich in Wolfsburg war, gegen Bielefeld war das. War das der Abend, wo du Kaninchen gejagt hast? Ja, mit dem Tobi. Mhm. Und wir hatten mehr Fans beim Kaninchenjagen als vorher im Stadion. Wir haben im Stadion jemanden kennengelernt, der zu uns kam, völlig besoffen und gesungen hat, immer so, du! Also du kennst es ja so. Ja. Und dann sind wir da durch Wolfsburg marodiert und haben nachts denselben Fan wieder getroffen, der uns wieder mit diesem Lied begrüßt hat. So, wir und engagieren wenn das, ja wahrscheinlich von der Stadt aus solche Leute. Das kann gut sein, ja. Das ist der einzigste, den es gibt. Und dann, als wir am nächsten Tag sind wir in diese scheiß Autowelt gegangen von VW. Und dann steht der Trottel schon wieder da rum. Nein, das war so unglaublich. Ja, das wäre aber geil gewesen, wenn der dann da gestanden hätte und total gestriegelt und irgendwie der Aufsichtsratsvorsitzende gewesen wäre. Nee, aber er lag besoffen. Diese Autowelt ist ja gleich gegenüber vom Bahnhof. Ich war da auch schon. Ja, das ist doch gleich gegenüber vom Bahnhof oder relativ da nah am Bahnhof. Du dieses Phenon und dann der Bahnhof. Wir sind da über irgend so eine Brücke drüber gelatscht und dann waren wir da. Mhm. So. Und an dieser Brücke lehnte dieser Typ. Das war wie so ein. Es gibt doch in diesen Filmen manchmal jemanden, der die vierte Wall da durchbricht und dann mit uns redet. So ein Typ war das, der einfach immer irgendwo rumstand. Also, und uns in unserem Delirium, ja, weil es war Happy Hour in Wolfsburg, was ja auch paradox. Wie äußert sich denn Happy Hour in Wolfsburg? Ja. Und da haben wir uns ja, also ich habe insgesamt, glaube ich, 48 Liter Margarita gesoffen. Margarita-Pizza gesoffen. Und die hat echt lange gewirkt. Großartig. Ja. Ja, Wolfsburg immer wieder keine Reise wert, ne? Das war eine der großartigsten 48-Stunden-Reisen, die ich je gemacht habe. Aber es lag leider nicht an der Stadt. Dann warte mal. Aber was ist das für eine geile Überleitung jetzt? Du weißt ja, welches Spiel als nächstes kommt, ne? Ja. Schön, dass wir so viel über das Spiel jetzt geredet haben. Das Spiel aber es reicht auch als Spiel. Ne? Bitte was? Das Spiel der Traditionsclubs. Ja. Bayern-Schalke? Nee, das danach. Achso, ich wollte gerade noch mal anprangern, dass wir ja so viel über diese Partie geredet haben. So, ja. Ich fand übrigens großartig hier Stefan Effenberg bei der Partie. Also, hat er wieder gespielt? Warum kann die feiern? Hat sich wieder einen Tiger hinten reinrasieren lassen und ist drauf aufs Feld. Diesmal hat er sich eine Tiger-Ente hinten reinrasieren lassen, um nochmal richtig zu beleidigen. Der hat seine Ex-Freundin da rasiert. Nee, das war die beste Moderation, die ich, glaube ich, jemals gehört habe bei einem Fußballspiel. Ich mag den übrigens auch. Ich hätte auch mal Lust, ich weiß nicht, Stefan Effenberg hat doch auch einen Trainerlehrgang besucht. Ja. Ich hätte mal Lust, den als Trainer zu sehen, genauso wie Olli Kahn. Ja, genau, ich auch. Ja, Lothar Matthäus hätte ich da auch gerne mal. Ja, ich glaube, das... Ja, aber stellt euch doch diese PKs mal vor. Das wird doch legendär. Ja, stell dir doch mal eine PK vor zwischen Lothar Matthäus auf der einen Seite und auf der anderen Seite Pep Guardiola und Lothar Matthäus versucht, mit ihm Spanisch zu sprechen. Warum ich finde Lothar Matthäus gar nicht jetzt irgendwie geistig besonders bescheuert oder so. Aber ich finde, das, was er bis jetzt als Trainer gezeigt hat, hat mich jetzt noch nie irgendwie nachhaltig begeistert. Also deswegen... Ich sage aber ganz klar, ich halte Lothar Matthäus auch für geistig bescheuert. Ich glaube, der ist nicht so blöde. Der ist Innenausstatter. Na und? Aber er ist doch... Das ist ein Franke. Das ist der Dialekt. Das ist wie bei den Saarländern. Die Saarländer haben auch so einen Dialekt, der die immer so ein bisschen blöde erscheinen. Ja, ja, ja. Und das ist bei den Franken manchmal auch so, weil die haben immer so ruhigen Ton. Ich kann sagen, der Matthäus ist aber noch der schlauste Franke. Also jetzt weiter möchte ich in diese Sphären nicht vordringen. Aber ist es nicht an sich der Dialekt, der einen immer doof aussehen lässt? Auch der kölsche Dialekt lässt einen blöd erscheinen und so weiter. Ja, also, ich meine, der eine schwätzt halt so, der andere so. Das brauchen wir überhaupt nicht jetzt portiere. Und ja, wo ist das? Also das Spiel an sich... Jeder ein Podcast in Mundartform, ne? Ja, dann bin ich raus, oder was? Ja, ihr werdet doch da oben im Norden auch irgendwas, alleine wenn, du machst halt einen Ditsche. Den kannst du doch. Ditsche, ne? Ja. Ditsche, ne? Ricky, möchtest du kurz deine Geschichte über Stalingrad erzählen? Nein, bitte nicht. Die möchte ich jetzt hier nicht erzählen. Das machen wir zur 100. Ausgabe. Kriegst du dann so ein kleines Podium, ja? Dann mache ich die. Dann form ich die. Da bring ich den Typen sogar mit. Kann aber jetzt selber bin ich auch gespannt. Warst du bei Barbarossa dabei? Oder? Also pass auf, dann natürlich doch schnell. Ich habe gestern, wie es so meine Art ist, ich bin ja Diplomat eigentlich. Ja, also wenn ich, einer es ist, dann du. Ja. Freizeitdiplomat bin ich. War ich gestern im Gespräch mit einem Arbeitskollegen. Im Dialog, hört sich besser an. Nee, es war ein Gespräch. und es ging um die aktuelle Krise auf der Krim. Ja. Und ich habe da das Gespräch jetzt nicht unbedingt gerade angestoßen, aber er meint dann, also dieser Typ, ja, den Russen gehört da unten allen den Kopf abgeschlagen. So. Dann habe ich erstmal so gesagt, ja, wie meinst du denn das jetzt? Dann hat er gesagt, ja, das ist genau richtig, was die Russen machen. Das war das Erste. Nee. Du hast es vorhin erzählt, dass den Russen der Kopf abgeschlagen hört. Ja, ich habe eben auch gesagt. Und dass es sich so anhört, als wenn die Ukraine angreift. Nein, dann hast du mich falsch verstanden. Der Typ hat gesagt, den Russen gehört allen, also ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, aber gesagt hat er, den Russen gehört da unten allen der Kopf abgeschlagen. Und da habe ich gefragt, warum? Der so, ja, er findet das richtig, was die Russen da machen. Das war mal langsam Zeit. Also was er gesagt hat, ist, dass man den Russen den Kopf abschlagen soll, weil das richtig war, was sie da gemacht haben. Ich mach mit der Aussage, was du möchtest. Und irgendwann kam es halt dazu, dass er mir erklären wollte, dass Stalingrad eine deutsche Stadt ist, ja, die Russen erobert haben, dann aber nach dem Krieg zurückgeben mussten und sich jetzt wieder einverleiben wollen. Dann verwechselt er ganz einfach Stalingrad mit Kaliningrad. Denn Kaliningrad war damals als Königsberg eine deutsche Enklave und genau das ist das Schicksal von Kaliningrad gewesen. Ich glaube nicht. Weil er hat auch schon so Sachen gewusst wie Schwarzmeerflotte. und, und nein, er wusste, er hat die ganze Zeit Stalingrad gemeint. Gut, das glaube ich dir, dass er das gemeint hat. Nur ja, aber ich weiß es, weil ich in Kaliningrad schon war. Darum kenne ich das. Also das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Man kann es nicht ausschließen, weil man wurde aus diesem Dialog, wie es der Christian formuliert, nicht schlau. Also ich wusste nie, was er macht, also im Endeffekt hat er mit mir so eine Art Birnengulasch gespielt. Also es war einfach im Gegenteil, er hat zu dir noch gesagt, da hast du im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Ja, hat er auch gesagt zu mir. Hast du wohl im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst, hat er zu mir gesagt. Und ich habe dann irgendwann wirklich, er hat das geschafft, dass ich komplett ausgenockt war und gesagt hat, ja, keine Ahnung, und bin gegangen. Also ich konnte einfach nicht mehr, weil der war so aggressiv drauf und so felsenfest davon überzeugt, dass die Russen aktuell, also die hatten ja zwei Punkte laut seiner Sicht, die sie jetzt gerade versuchen umzusetzen, ist zum einen Stalingrad zurückzugewinnen und die Atomwaffen unter Kontrolle zu bringen. Die ja in Stalingrad gelagert sind. Da habe ich auch zu ihm gesagt, du, Ukraine hat vor 20 Jahren alle Sprengkörper abgeben müssen. Ja, Das denkst du. Da gibt's ja, gut. Gibt's wenn man so anfängt, dann kann man auch vom Hütchen auf Stöckchen kommen, das stimmt. Das war neulich übrigens im Blue Moon, da hat jemand von Geheimverträgen gesprochen. Das war der Blum mit dem Henrik Schröder, der über. Hast du auch gehört? Ja, das fällt mir nämlich gerade ein. Der hat da von Geheimverträgen gesprochen und da war ein schönes Argument von Henrik Schröder gegen Geheimverträge. Ja, wenn es Geheimverträge sind, wieso weißt denn du dann davon? Ja, das ist auch super. Das war super. Ja, aber vielleicht genug von der Krim. Da hat auch wieder dieser Typ angerufen, der immer jeden Satz mit Ja beendet. Der immer so ganz schnell redet, ja? Den meinst du ganz schnell, immer so ganz schnell redet und sagt, das weiß man ja, ist ja klar, also muss man bedenken. Der, also, immer Ja. Ja, genau. Ich bin das. Verstellte Stimme. Also. Ich hatte mal einen Chef, der so war. Das ist schlimm. Ja. Hat er die schöne Brüste? Nein, ein Chef. Hat er die schöne Brüste? Nein, weder noch. Okay. Hoffenheim gegen und, das ist schlimm, wenn dir jemand sozusagen Arbeitsabläufe erklärt und die immer mit Ja beendet, beziehungsweise wenn er dir, naja, einen Arbeitsauftrag gibt, um es mal so zu nennen. Ja, ich fahre jetzt die Palette da vorne hin, ne? Ja. Ja. Ja. Was? Indem du Nein sagst. Was? Nein, ja. Genau, du sagst naja. Hoffenheim gegen Wolfsburg, 6-2. Eieiei. Was haben sie da auf die Fresse gekriegt, die Wolfsburger, ne? Wer soll denn sowas tippen? Ich hätte mich ja nicht gewundert, wenn Vicky das auch 6-2 getippt hätte. Ja. Solche Ergebnisse tippe ich nie. Ich habe noch nie so ein abwegiges Ergebnis getippt. Ich tippe immer clever und smart. Nee, und richtig. Ja? Ja. Vor allem richtig. Ja. Ich fand es da bemerkenswert, dass Shiplock auf der Bank saß, aber dann da hat er doch noch sein Tor gemacht. Und dass der Modest, das wusste ich gar nicht, dass der schon gar nicht mehr so gesetzt ist bei den Hoffenheimern. Hat ja in den letzten Spielen immer auf der Bank gesessen. Ja, kam immer erst rein, jetzt vom Start und macht da gleich 37 Tore. Ich fand den, weißt du noch, am Anfang, wo wir gesagt haben, der Modest, der wechselt jetzt nach Hoffenheim, Das wird bestimmt interessant, hat auch erst seine Buden gemacht und dann hat sich das irgendwie so im Sande verlaufen. Und das ist aber oft bei diesen Spielern so, finde ich, die wirklich am Anfang wirklich einschlagen und dann ein bisschen abheben einfach, glaube ich. Und wenn wir schon beim Abfeiern sind, Entschuldigung. Ja, nee, gar kein Problem, bitte. Wenn wir schon beim Abfeiern sind, finde ich den Wiederaufstieg von Salihovic noch bemerkenswert. Da finde ich wirklich stark. Also den habe ich schon so ein bisschen gestrichen. Als Verteidiger jetzt? Nee, Salihovic. Ja, der spielt doch jetzt Verteidiger. Ich spiele ja nicht Verteidiger. Der spielt jetzt Verteidiger. Der spielt Innenverteidiger. Ne? Echt? Nee, meine Rechtsverteidiger. Ja, auf jeden Fall spielt er hinten. Okay. Echt? Ja, doch, pass mal auf, ich schicke dir mal den Spielbericht. Nee, ich glaube dir das sogar, wenn du mir das sagst, aber das ist mir so nie aufgefallen. Der wirkt immer sehr offensiv dann aber. ich finde den richtig bockstark jetzt gerade. Also den will man eigentlich haben. Das. Rudi. Nee, aber was ich auch ist noch. Was, stimmt, aber was, jetzt hat er links im Mittelfeld gespielt. Aber der hat in der Hinrunde viel Linksverteidiger gespielt. Naja, aber er hat auf jeden Fall wieder so ein bisschen das gezeigt, was ihn ja in der Aufstiegssaison auch so begehrt gemacht hat. Ja, richtig. Also das war ja wirklich eine Granate. Und letztes Jahr hat er, glaube ich, ein ganz schwarzes Jahr gehabt. Da war er richtig schlecht. Mhm. Und in diesem Jahr Hut ab. Also, aber was ist das da in Hoffenheim? Ist das Kraut oder Rüben? Also jetzt mal ganz im Ernst. Die Hoffenheimer schießen Tore am Fließband. Werden ja das schon kann mit Werder Bremen vor 6 Jahren verglichen. Ja, ich erinnere mich an die Zeit, ja, als Bremen so viele Tore geschossen hat, richtig. Aber jetzt mal im Ernst, wo ich eben sagte, wer soll da drauf tippen? Da wäre doch wirklich keiner drauf gekommen, dass das so hingeht. Und was mir in dem Spiel wirklich unglaublich aufgefallen ist, ist, dass Firmino unabdingbar für Hoffenheim ist. Mhm. Wenn der wegbricht, wenn der verkauft wird. Sieht danach aus. Der Horst Held hat wohl gesagt, das ist ein Junge, der muss kommen. Und dann wird es auch bitter wieder für Hoffenheim, denn auf den Jungen baut sich das ganze Spiel auf. Ja. Alles. Das ganze Spiel läuft über den. Und ich habe es auch nicht gedacht, weil ich den immer körperlich sehr schwach fand. Und wie gesagt, bei so körperlich schwachen Spielern, da sehe ich immer ein bisschen in der Kritik. Ich weiß, dass das Spiel heute anders als vor 10, 15 Jahren viel weniger körperlich ist und mehr auf Ballbesitz beruht. Aber ich sage das ja auch beim Flacco immer, dass der mir körperlich zu schwach ist. Ja. Und in so eine Situation stecke ich dann auch Firmino. Aber bei dem Spiel ist das unfassbar aufgefallen. Nicht, weil er nach 3 Minuten ein Tor geschossen hat, sondern der ist Dreh- und Angelpunkt. Der ist erste Anspielstation nach beim Angriff. Und Der ist unglaublich wichtig für die Mannschaft. Das muss man einfach festhalten. Das ist ein guter und da sollte es Schalke gut bedient, den zu holen. Ja. Vielleicht auch ihr. Ja, ich glaube aber, dass so ein Spieler, der muss Geld hinterstecken, wenn ihn jemand haben will. Und da hat Schalke einfach mehr Mittel als die Borussia. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Und was mich ja überrascht hat, der Bas Dost hat mal wieder ein Tor geschossen bei Wolfsburg. Ja, aber das liegt bei Bas Dost auch daran, dass er in den letzten 2-3 Wochen auch immer mal Einsatzzeiten bekommen hat. Ja, ja, ja. Und Bas Dost ist an sich kein schlechter Stürmer. Das Problem ist nur, dass in letzter Zeit das Spiel an ihm vorbeigelaufen ist, weil das ganze System umgestellt worden ist. Jetzt sieht es wieder so ein bisschen aus, dass so eine Art Stürmer halt wieder gesucht wird im Wolfsburger Spiel. Und wenn dann natürlich die Einsatzzeiten kommen, dann ist er meiner Meinung nach einfach so ein Spieler, der irgendwo ein bisschen labil ist, auch vom Gemütszustand her. Und wenn er natürlich Einsatzzeiten bekommt, gibt ihm das ein Hoch und dann trifft er auch. Dann trifft er auch. Frankfurt gegen Stuttgart, Ricky, it's your turn. Da kann ich ja gar nicht viel sagen. Das ist einfach, entweder das ist ein konditionelles Problem. Man liegt am Trainer. Ja, klar. Oder es ist ein mentales Problem, weil sie zuletzt ja häufiger in den letzten Minuten Spiele verloren haben. Also sagst du, es ist nicht unbedingt erstmal die Qualität, die auf dem Platz steht. Also sagst schon, es sind eher erstmal Einflüsse von außen. Ja, es ist mit Sicherheit auch die Qualität, aber dennoch nicht nur die Qualität, die gerade Stuttgart so einen Strich durch die Rechnung macht. Man muss jetzt auch mal hier die Kirche im Dorf lassen. Also ich finde, offensiv, ja, sind sie mit Maxim, mit so einem Harnik, gut, es hat Kakao gespielt, aber sonst ist Ibisevic im Sturm und auch mit einem Leitner jetzt nicht unbedingt, weil das ein Offensivspieler ist, sondern weil er auch nach vorne was macht, nicht gerade katastrophal besetzt. Ja, also da kann man schon was erwarten. Zumindest so viel, dass man in der Klasse bleibt. Dann hat man auch noch Traoré, der jetzt dieses Jahr nicht so ganz so gut funktioniert und mit Werner. Hat er nicht erst auf der 6 so brilliert? Traoré? Ja. Boah, das ist mir dann, also brilliert, das habe ich jetzt mit Stuttgart in diesem Jahr noch selten gehört. Also ist mir nicht aufgefallen. Aber wie gesagt, mit Werner hat man noch einen jungen Mann, der offensiv einiges reißen kann und heute 4 Jahre verlängert hat und Geburtstag hat. Ja, also für den geht es heute richtig rund. Ja, bestimmt sein erstes Mal heute auch. Ja, und alle dürfen zugucken. auf dem Platz. Ich finde, das ist jetzt nicht so das ganz große Problem für Stuttgart. Also ist vielleicht gerade jetzt ein Problem, sollte aber keins sein. Ich glaube, das fängt halt dann irgendwann mal an, so um sich zu greifen, dass das, also diesen Druck, den du dann auch von außen bekommst, dass du einfach nicht mehr frei auf dem Platz stehen kannst und das machen kannst, was du eigentlich am besten kannst. Nämlich Tore schießen und Fußball spielen. Weil die Mannschaft an sich, finde ich, hat definitiv das Potenzial, in der Liga zu bleiben. So, mal generell. Aber für mich die große Schwachstelle in Stuttgart ist und bleibt die Abwehr. Und das war auch jetzt gegen Frankfurt wieder das Problem. Also gerade das 2:1 ist halt symptomatisch für die Abwehrleistung vom VfB, dass du dich da wirklich in der letzten Minute oder kurz vor Schluss so abzocken lässt im Strafraum, durch die Beine, in der Mitte wird überhaupt nicht verteidigt, sondern zugeguckt, Meier war es, glaube ich, oder? Ja. Das Tor macht. Also das ist halt einfach defensiv so schwach, dass, ja, wenn du dann eine normale Offensive hast, kannst du das gar nicht mehr ausgleichen. Das ist halt nicht Hoffenheim. Aber ich finde es defensiv mit das Schwächste, was gerade in der Bundesliga anzugucken ist. Also der Sakai ist eine Katastrophe. Der Niedermeier ist, also das kann ich auch nicht ernst nehmen. Dem Rüdiger, da würde ich jetzt noch sagen, genauso wie bei Schwab, die sind jung und die beiden, die können es jetzt einfach auch nicht rausreißen. Und auch wenn man jetzt anfängt, den Ulreich dann ab und zu mal zu kritisieren, das Spiel jetzt gegen Frankfurt war mit Sicherheit nicht das Schlechteste aus den letzten Wochen. Aber das greift natürlich dann auch bei ihm, oder ja, das beeinflusst ihn natürlich dann auch, was da sonst so passiert. Ist das symptomatisch, dass ein Christian Gentner als Heilsbringer vor dieser Partie gefeiert wurde bei Sky? Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil Gentner hat eine richtig, richtig starke Hinrunde gespielt und stand sogar zeitweise mal wieder bei Jogi Löw auf dem Zettel. Und mit seiner Verletzung hat man in der Zeit, wo er ausgefallen ist, hat man ganz brutal gemerkt, wie wichtig so ein Leader für Stuttgart ist, für den VfB. Ich persönlich würde mir auch einen anderen wünschen, sage ich ganz ehrlich, als Gentner. Weil Gentner spiegelt das wieder, was der VfB momentan ist, unteres Mittelmaß. Also für mich ist Stuttgart halt eben zwar klar gerade akut abstiegsgefährdet, aber Stuttgart ist für mich unteres Mittelmaß so in der Bundesliga. Und das spiegelt Gentner wieder. Der ist Mittelmaß vielleicht, boah, kann man sagen, aber mehr nicht. Deswegen, ich würde mir gerne einen Spieler wünschen, der stärker ist und dementsprechend die Mannschaft in so einer Situation leiten kann. Aber ich glaube, das ist die Angst, die Spieler erfasst. Es ist wahrscheinlich auch Ratlosigkeit, die dann manchmal auf dem Platz zu spüren ist. Die Jungen, die schaffen das nicht. Die können das nicht. Die können vielleicht, also man kann mit Sicherheit mal einen Spieler reinbringen, der unbeschwert da reingeht. Aber wenn du dann mit 10 Leuten zusammenspielst, die wirklich nur noch mit hängenden Köpfen auf dem Platz rumrennen, dann ist das, glaube ich, schwierig einfach. So, das ist mal das eine, was man dazu sagen muss. Und aber prinzipiell, das ist für mich das Hauptproblem, bringt das überhaupt nichts, da lange drum rumzureden, sondern man muss halt in Stuttgart kapieren, in was für einer Situation man sich aktuell befindet. Und ich habe das ja zu dir, glaube ich, oder letzte Woche im Podcast schon mal gesagt, dass ich an Schneiders Stelle sehr, sehr defensiv jetzt mal spielen würde, um möglichst keine Gegentore zu bekommen. Und wenn, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, und das haben sie hier mit Abstrichen getan. Sie haben nämlich mit 3 Sechsern gespielt. Sie haben mit 3 defensiven Mittelfeldspielern gespielt, die sich immer wieder abgewechselt haben und über die Außen und über die Mitte mit nach vorne gegangen sind. Sprich, prinzipiell haben sie eine sehr defensive Haltung gehabt und konnten dann aber, wenn sie merken, der Gegner drückt nicht oder wir haben das Spiel, unsere Verhältnisse im Griff, immer mal wieder dann den Leitner zum Beispiel nach vorne schicken, der dann die Offensive unterstützt. Und das hat gut funktioniert. Weil Stuttgart hat ein gutes Spiel gemacht bis zur 80. Minute, bis es dann losging, das Debakel. Aber wie gesagt, also prinzipiell läuft nicht allzu viel momentan zusammen für den VfB, aber es ist für mich immer noch lange noch nicht der Zug abgefahren. Was sie jetzt allerdings machen, muss man dazu sagen, mit Schneider ist in gewisser Weise Harakiri. Also entweder, man muss es anders sagen, erstens mal finde ich es äußerst fragwürdig, wenn du dich hinstellst und sagst, naja, für ein Spiel hat er jetzt nochmal Garantie. Mhm. Weil das stärkt ihm nicht den Rücken vor den Spielern. Und ja, das ist einfach eine ganz blöde Situation. Das ist so eine Do-or-Die-Geschichte. Das finde ich nicht besonders clever. Also wenn, dann müsste man es überhaupt nicht terminieren und sagen, das ist jetzt einfach vom Tisch erstmal und das gar nicht weiter ausführen. Aber zu sagen, ja, ein Spiel kriegst du auf jeden Fall noch und wenn du das gewinnst, dann geht's weiter. Wenn nicht, dann sprechen wir wieder und vielleicht ist es dann vorbei, aber vielleicht finden wir doch auch. Der ist jetzt sozusagen im Jens-Keller-Modus. Ja, aber noch viel schlimmer, weil du möchtest ja mit dem Trainer eigentlich was aufbauen. Das ist ja der Grund gewesen, warum sie Schneider verpflichtet haben, damals nach Labbadia, weil sie gesagt haben, das ist der Mann, mit dem wir zusammen unser neues System aufbauen wollen, mit jungen Spielern, wieder zu dem alten VfB zu werden, die jungen Wilden, pipapo. So. Aber der Trainer kann doch gar kein Vertrauen mehr in diesen Verein haben, wenn sie jetzt so, weißt du, den mehr oder weniger ja auch öffentlich jetzt hängen lassen. Ich will nicht, dass die sagen, ja, der ist unumstritten, aber diese Aussage, du hast jetzt noch das eine Spiel und davor heißt es, der bleibt auf jeden Fall bis Sonntag, dann gibt's diese Aufsichtsratssitzung am Dienstag, wo man versucht hat, wohl Krasimir Balakow zu erreichen. Natürlich ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Die Bild-Zeitung vermeldet das und Stuttgarter Nachrichten auch, dass man Balakow nicht erreichen konnte, dass das Optionen sind, dass das so Leute wie Meier eine Option sein für den VfB als Feuerwehrmann. Ich meine, das kriegt er doch auch alles mit. Und soll der dann nächstes Jahr, sollte er jetzt wirklich die Wende schaffen, den VfB weiterleiten? Also ich würde an Thomas Schneiders Stelle das nicht machen. Gibt es denn schon irgendwelche Gerüchte, dass irgendein Art Heilsbringer kommt zur kommenden Saison? Also was man immer wieder in Stuttgart hört, nicht von Seiten des VfBs, sondern von angeblich dem umfeldnahen Personen so ja mitbekommt, ist, dass man unheimlich gerne Ralf Rangnick hätte. Und man auch bereit wäre, da ein paar Euros auf den Tisch zu legen. Der würde das nicht machen. Salzburg, man kann das nicht ausschließen. Also er sitzt da. Du gehst jetzt von diesem Punkt aus, dass er jetzt hier mit Red Bull Leipzig und Salzburg im Endeffekt einen Traumjob hat. Ja, hat er. Aber Ralf Rangnick hat dem VfB alles zu verdanken. Und Ralf Rangnick schätze ich als loyalen Typen ein, der sich vielleicht mit den richtigen Argumenten und mit den richtigen Zugeständnissen dazu bewegen lassen könnte, wirklich beim VfB so eine Art Teamchef zu machen. Und das könnte ich mir vorstellen. Spielertechnisch gibt es da auch schon irgendwelche Geschichten? Gar nichts Besonderes. Also da fehlt dem VfB erstens das Geld, ja, und zweitens mal in der aktuellen Situation ist es halt auch ganz schwierig, Spieler zu verpflichten, weil gute Spieler werden nicht in die zweite Liga mit dir zusammengehen. Und wem willst du denn sonst? Der Werner ein Bulletproof-Contract auch für die zweite Liga? Das kann ich dir nicht sagen. Hat der eine Ausstiegsklausel? Ich gehe davon aus. Weil das ist eigentlich immer so. Warte mal, ich kann dir gerade mal durch auf eine Ausstiegsklausel. Bis 2018 verzichtet man auf jegliche Ausstiegsklauseln, steht hier. Also die 4 Jahre sein ohne Ausstiegsklausel. Aber das, du weißt, wie das ist, das hat man schon oft gehört und dann gab es doch noch irgendwie. Naja, was ich nur meine, ist so eine Geschichte wie mit Julian Draxler, weil das ist meiner Meinung nach nur smart. Ja, ja, klar, und sowas wird es da bestimmt auch geben. Nur die werden das jetzt alles nicht an die große Glocke hängen. Und ich finde es aber auch da wieder falsch, jetzt den Werner als den Heilsbringer für die nächsten Jahre schon wieder auszurufen. Also ich würde wirklich an Stuttgart Stelle jetzt gucken, dass man entweder einen Schlussstrich zieht unter Schneider, und das hätte ich wirklich schon jetzt nach diesem letzten Spiel gemacht. Und wenn man sagt, nee, dann musst du aber auch wirklich, finde ich, bis zum Untergang mitgehen. Weil was soll das jetzt? Werner kam ja erst in der 85. Minute. Ja, gut. Der Abi-Stress auch, ne? Das kommt dazu, und da muss er seine Geburtstagsfeier, da muss Luftballons aufblasen auch. Okay. Ja, war außer Atem. Nee, aber ich finde, man hätte sich da jetzt nach diesem Spieltag positionieren müssen, und zwar klar, nicht mit diesen Wischi-Waschi. Ich finde, das hat aber Ferdi Bobic bei Sky 90 relativ galant gemacht. Er wurde da durchlöchert von Patrick Wasserzieher, und er hat relativ versucht, legit und ehrlich rauszukommen, aber Wasserzieher hat auch gesagt, ob er nicht eventuell der Schuldige ist. Du hast ja gesagt unter der Woche mal zu mir, dass ihm die Hände im Grunde genommen gebunden sind, dem Ferdi Bobic. Ja, ich meine, was will er denn machen? Er hat einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, da große Spieler zu verpflichten, einerseits. Andererseits hat er selber ausgegeben als sein Ziel, den VfB wieder durch Jugendarbeit und halt eben mit Spielern, die sich mit den Fans und die Fans, die sich dann mit den Spielern identifizieren können, aufzubauen. Und das Hauptproblem ist natürlich, dass die Kohle nicht da ist aus Champions League oder ja, von Euro League wollen wir jetzt gar nicht reden. Also es fehlt halt einfach die Kohle. Die haben ein neues Stadion gebaut, das sie abzahlen müssen, beziehungsweise ihr altes umgebaut zu einem reinen Fußballstadion. Das sind alles so Punkte, die machen es dir nicht besonders leicht, als Manager da gute Spieler zu verpflichten. Dazu kommt, dass du Spieler abgeben musst, wichtige Spieler, so wie ein Tarski. Den haben sie nicht abgegeben, weil sie den nicht mehr wollten, sondern weil der VfB gesagt hat, ich kriege jetzt noch ein bisschen Geld und wir sparen gleichzeitig Gehalt. Wir können den nicht halten zu den Konditionen, die er da jetzt wahrscheinlich in Moskau bezieht. Das sind alles so Kleinigkeiten, die, glaube ich, einfach nicht mit beachtet werden. Also, dass es funktionieren kann mit wenig Geld, zeigen andere Clubs. Also da muss man ja nur nach Mainz oder nach Freiburg gucken. Gut, Freiburg in diesem Jahr wahrscheinlich nicht, aber im letzten Jahr haben die ja auch bewiesen, dass es mit wenig Geld und Augsburg. Augsburg ist auch so ein Beispiel, dass es mit cleverer Transferpolitik und den richtigen Leuten am richtigen Hebel trotzdem funktionieren kann. Also ein Eigentop-Transfer wurde belächelt in den Medien, aber wir beide haben den abgefeiert, weißt du das noch? Ja, das war ein cleverer Move für Augsburg. Aber das Ding ist, das wäre halt auch, glaube ich, für so einen Verein wie Stuttgart eben kein cleverer Move, weil Stuttgart einen ganz anderen Anspruch und Darstellung, glaube ich, hat. Die wollen anders sein als Augsburg. Das ist nicht der Verein, der versucht, die Liga, die Klasse zu halten. Für so ein Unterfangen ist natürlich ein Eigentop super. Den stellst du in der 80. Minute vielleicht dann irgendwie rein. Also da kommt er dann rein und macht noch eine Bude. Dafür ist er immer gut. Ja. Aber Stuttgart kann natürlich jetzt nicht sagen, ich hole einen Eigentop. Das ist unser Heilsbringer, Leute. Hier, guck mal. Ja. Also deswegen, ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig für Bobic hier alles richtig zu machen aktuell. Aber er muss sich halt zwangsläufig daran messen lassen, was er in den letzten 4 Jahren, seitdem er da ist, oder 3,5, gezeigt hat oder geleistet hat als Manager. Und das sieht natürlich nicht gut aus. Und er muss sich daran messen lassen. Deswegen sage ich, wenn Bobic feststellt, kohletechnisch kann ich hier nichts reißen, und kann nicht das umsetzen, was ich will, dann muss er für sich auch die Konsequenzen ziehen und sagen, nee Leute, so geht's nicht. Und andererseits muss der Verein sich überlegen, ob man mit Bobic weitermachen kann, weil er vielleicht nicht das Vertrauen des kompletten Vereins und der Fans genießt. Das muss man sich ja auch noch mal im Forum so durchlesen. Also da ist ja Bobic die absolute Hassfigur hier in Stuttgart. Mhm. Also das ist ja keiner, der die volle Rückendeckung der Fans hat. Ja. Und man muss dazu sagen, das ist halt auch ein Mann, der so Aussagen trifft wie, ja, also die Entscheidung für Schneider ist deswegen gefallen, weil gegen andere Optionen mehr Leute was dagegen hatten, als für die Option mit Schneider weiterzumachen. Das sind Aussagen, die würde ich halt so niemals treffen aktuell. Das sind ganz schwierige Aussagen, aber ich kann es ihm andererseits auch nicht ankreiden, wenn du jedes Mal ein Mikrofon vor die Nase bekommst in den letzten, denk mal, 2-3 Wochen, wenn du irgendwo gesehen wirst. Das ist schwierig, da immer was Vernünftiges zu sagen. Aber ich finde es schade. Ich finde es schade, was Stuttgart passiert, weil es ist ein wichtiger Verein für die Liga und auch für die Region unheimlich wichtig. Dennoch bist du ja jetzt nicht ein Typ, der sagt, zweite Liga, das fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, ich will nicht in die zweite Liga mit dem Verein, gar keine Frage. Aber ich finde auch immer, dass das nicht gleich der Untergang ist. Da haben wir wieder die Diskussion, die wir das letzte Mal hatten. Ja. Das ist die Frage jetzt hier. Das ist halt so, dass viele Traditionsvereine das mal über sich ergehen lassen müssen. Das ist Gladbach genauso schon passiert. Und schau dir an, wo sie jetzt stehen. Also ich finde, das ist auch gleichzeitig dann immer mal wieder eine Chance. Ist mir vielleicht sogar fast lieber, als wie wenn die jetzt dann doch noch mit 5 Punkte Vorsprung sich retten können und sagen, ja, hat ja geklappt und weiter wursteln. Vielleicht ist das dann einfach mal so eine Zäsur, die Stuttgart braucht. Vielleicht ist es auch nur so ein Relegationsspiel, was sie brauchen. Ja, oder so ein Schreckmoment wie Hoffenheim letztes Jahr. Mhm. Also das ist, ich finde, es muss halt jetzt einfach mal im Gebälk ordentlich knacken, damit da alle dann auch aufwachen und kapieren, was Sache ist und was gemacht werden muss. Und neu vielleicht auch umgedacht werden muss. Und das betrifft viele Bereiche, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja? Und immer nur so denke, oder viele denken das wahrscheinlich, man könnte dazu was sagen. Aber ich glaube, das sind ganz viele kleine Rädchen, die da ineinander greifen müssen. Und die tun es seit ein paar Jahren beim VfB nicht. Und das kommt dann am Ende dabei raus. Weil der Verein hat das Potenzial, definitiv unter den Top 5 in der Bundesliga zu spielen. Einfach Umfeld, Infrastruktur, die sie hier dann auch haben und die Sponsoren, das Geld, was hier vorhanden ist, die Jugendabteilung, also das ist einfach ein Verein, der für mich Top 5 in Deutschland sein müsste. Müsste mit Sicherheit, wie der HSV, aber Anspruch und Realität? Ja, ist halt ganz einfach. Und das meine ich ja, das liegt nicht nur am Trainer, weil auch in Hamburg zieht sich das ja schon jahrelang durch. Es kann dann kann es nicht am Trainer oder am Spieler liegen. Wenn es schon seit Jahren so läuft, ja, dann liegt das an anderen Leuten. Und das ist auch bei einem Betrieb so. Ja, da heißt es ja dann oft, oder wird ja immer alles oft nach unten weiter runtergeschoben. Es sind dann immer die Lehrlinge, die irgendwas falsch machen, sage ich jetzt mal. Aber wenn ein Betrieb seit Jahren immer ein Problem hat, diverse Sachen, das ist jetzt ein scheiß Beispiel. Mir fällt jetzt, aber ich denke mal, man weiß auch, auf was ich hinaus will. Das geht seit Jahren so in Stuttgart, in Hamburg, und dann kann es halt eben nicht an Trainer und Management liegen, weil die wurden schon 8-mal ausgetauscht bei beiden Vereinen. Ja, absolut. Bedanke ich mich, Ricky, war wie immer aus Sicht der Stuttgart sehr aufschlussreich, dann in Depth Look. Ja, naja, ich hoffe auf Braunschweig. Ausverkauftes Haus, die Bude wird... Ist ausverkauft? Ist ausverkauft, aber ich meine, 2,50 ist... Naja, ist egal. Die Bude wird kochen, definitiv. Aber Schneider hat heute nochmal gesagt, ich bin keiner, der am Stuhl klebt. Wurde ja auch schon spekuliert, dass Schneider selber gehen könnte. Mhm. Ja, also das ist auch nochmal so. Ich glaube, wenn gegen Braunschweig nicht gewonnen wird, ist Feierabend. So, und dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Erstens, wer dann kommt und was dann mit Bobic passiert zum Beispiel. Das wird hochinteressant. Aber es muss doch ganz schnell jemand kommen. Das ist es doch. Thomas, ja, also es ist so, man hat Soldo angefragt, Zvonimir Soldo. Der hat gesagt, mit Balakov mache ich es nicht, weil das war eine Idee vom VfB, Balakov-Soldo als neues Trainer-Duo. Dann hat Soldo gesagt, nö, also mit Balakov zusammen keine Chance. Dann heißt es jetzt ein Stuttgart, dass man jetzt Verlat und Balakov auf dem Zettel hätte. Finde ich ein geiles Duo. Ja. Als Schwachmat, der in Stuttgart jetzt nichts großartig wissen tut. Was haben die denn trainermäßig auf dem Zettel? Nix, oder? War da Kopfball bei Kaiserslautern? Was hat Frank Verlaat trainiert? Frank Verlaat ist aber in Stuttgart eine ja, aber ich meine trainermäßig. Nö, das ist, warte mal. Ich glaube, trainermäßig kannst du da auch Oma Paschulke jetzt hinsetzen. Jetzt geht es nur darum, dass du da die Geschichte resettest, einfach einen Typen hinsetzt, der da die Bums mal richtig schön auf links krempelt und dass die Spieler halt resettet sind, dass alle auf dem gleichen Stand sind und sich an den Arsch aufreißen müssen, um zu spielen. Ich glaube, da brauchst du jetzt nicht den großen Fußballlehrer in Stuttgart. Ich fand die Idee, auch wenn es nicht geklappt hat oder eine Ente war, ich finde Thorsten Fink als Überlegung nicht ganz verkehrt. Weil er passt eigentlich auch in das Modell Stuttgart, mit wieder mehr auf die Jugend zu setzen und modernen Fußball spielen zu lassen. Und aus meiner Sicht war Thorsten Fink nicht das Problem in Hamburg. Das habe ich wirklich nicht so empfunden, dass Thorsten Fink das Problem gewesen ist. Auch wenn es in den Medien manchmal so rübergebracht wurde. Aber ich halte Fink für einen guten Trainer. Also auf jeden Fall mal einen, der eine Chance vielleicht in Stuttgart verdient hätte. Also ich könnte mit der Fink-Geschichte ganz gut leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ein schön geföhnter, ne? Ja, das ist richtig. Aber wer ist das heutzutage nicht, Chris? Wenn es einer wüsste, dann du. Dann wir beide. Ja, ich bin sehr schön geföhnt. Hüb Stevens muss man vielleicht noch erwähnen. Der wurde ja entlassen letzte Woche. Ja. Ist auch in Griechenland, ne? Saloniki, genau. Denn dieses habt ihr gehört bei den 4 Ecken, 2 Elfer News. Entschuldigung. Nee, alles okay. Und wie gesagt, Hans Meyer, der Name, der geht hier auch immer so. Aber eher Stevens als Hans Meyer. Also, wenn's nach den Stuttgarter Medien geht, ist Balakow den Mann, den man gerne hätte. Dann hört man ganz oft, was ich halt auch gesagt habe, mit Rangnick. Und der Rest ist mehr oder weniger dann immer so, ich glaube, das sind halt einfach Namen, die gerade frei sind und deswegen genannt werden. Ja, also ich glaube, der Fink wäre nicht die smarteste Lösung. Ja, ich weiß, da findet ja auch keine Mehrheit. Also alle sagen, oh Gott, der Fink bloß nicht. Ich halte von dem was. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde ihn gut. Ja, okay. Dann lass uns doch mal kurz, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, kurz zur Nationalmannschaft kommen, denn ich habe gehört, Ricky hat das Spiel gestern geguckt. Ja. Und dafür nochmal mein Beileid. Ja, danke. Wir haben es bei mir auch angefangen zu gucken, aber dann haben wir auch schnell gemerkt, gibt auch im Prinzip bessere Sachen als sich das komplett anzutun. Wir haben immer mal wieder reingeschaltet. Es war jetzt natürlich nicht das große Fußballfest, ne? Aber was ich jetzt die letzten Stunden gelesen habe, ja, aber die anderen, die haben ja auch nicht brilliert. Und mit anderen waren es ja im Prinzip alle großen Nationen, die nicht geruled haben. Bis auf Brasilien, die glaube ich 5-0 gewonnen haben. Cristiano Ronaldo hat auch ein paar Buden gemacht für Portugal. Ansonsten haben ja alle großen Nationen nicht großartig gespielt oder gewonnen und sonst irgendwas. Aber ich finde, das ist der falsche Weg. Denn man sollte natürlich mit breit geschwollener Brust einfach vorangehen und sagen, da muss man auch auf sich selbst schauen. Ich fasse mich jetzt schnell kurz. Ja. Ich fand es in der Defensive sehr schwach. Ich fand es in der Offensive nicht besonders stark. Und war insgesamt von Deutschland enttäuscht, extrem enttäuscht. In diesem letzten Test vor der Nominierung, wo viele Leute spielen, die definitiv den Platz nicht sicher haben, hätte ich mir jetzt, oder nicht viele, aber ein paar, hätte ich mir ein bisschen mehr Alarm gewünscht von der deutschen Mannschaft. Hat das Jogi Löw schon geahnt mit seiner Aussage, dass sich alle mal richtig schön hinterfragen sollten? Ja, haben sie ja dann offensichtlich nicht. Ich fand Marcel Janssen, ich weiß nicht, seit wann er verletzt war, aber die ersten 10 Minuten, glaube ich, war er noch nicht verletzt. Das fand ich eine Frechheit. Ich fand das eine Frechheit, was der gezeigt hat. Also das fand ich ganz, ganz schwach. Also das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Und ja, auch das mit Klose fand ich nicht so super, dass er Klose hat spielen lassen von Beginn an. Ich hätte gleich Schürrle gebracht nach diesem großartigen Spiel mit Chelsea, als er die 3 Buden gemacht hat. Habe ich mich wirklich gewundert, dass man da Klose dann hinstellt. Wegen Magath, ne? Also ich, Frank Magath, ja genau, ich finde wirklich, Deutschland hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert und ich hoffe, dass das halt einfach eine Art Ausrutscher war und ja, die das Ding jetzt irgendwie noch, aber die Trikots fand ich sehr, sehr schön. aber grundsätzlich, der Zugriff hat doch irgendwie gefehlt, das kann doch nicht die Ausrede sein, dass man sagt, dass die Chilenen ja da jetzt großartig griffig und bissig gespielt haben, das wirst du bei der WM jedes Spiel wirst du so einen Gegner haben und noch besser. Also, dass man da jetzt sagt, ja, die haben uns irgendwie fast hier den Schneid abgekauft, das kann nicht sein, dann kannst du gleich zu Hause bleiben. Ja, wenn das der Anspruch ist, dann ist halt für uns das Ziel, dass wir in die nächste Runde kommen, dass wir ins Achtelfinale kommen und dann können wir eigentlich uns alle schon auf dem Römer wieder versammeln, wenn wir das geschafft haben. Ja, genau. Aber das kam von Özil, kam mal wieder gar nichts. Mario Götze hat ja noch mal ein paar Leute auf sich gezogen, hat da mal ein paar Soli versucht. Aber das war auch jetzt nicht die Welt, hat das Siegtor geschossen, das schmeichelhafte 1-0. Wir können das mit Sicherheit noch in der zweiten Liga an das Latten-Ding da von Alexis Sanchez. Nee, der hat die Vorlage gegeben. Auf jeden Fall, das war ja übelst knapp. Manu hat ab und zu ganz gut gehalten, aber... Ey, das wird, glaube ich, ganz bitter bei der WM. Ich sehe da jetzt. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Meinst du, da soll man auf die alten. Deutschen sind eine Turniermannschaft. Jetzt kommt eine Turniermannschaft. Oh, es ist aber nicht nur das. Es ist nicht nur das. Oh. Es ist vor allem auch der Punkt, dass wir schon häufiger vor einer WM oder EM nicht gerade den besten Eindruck gemacht haben, aber Löw aus meiner Sicht wirklich ein Händchen dafür hat, in kürzester Zeit eine Mannschaft zu formen. Also wirklich eine Mannschaft, ein Gebilde, das an sich zusammengehört. Und das hast du gestern, das war gestern für mich das Hauptproblem. Da stimmten die Laufwege nicht, die Zuspiele waren schlecht. Das stimmte gar nichts. Ja, das hat alles nicht miteinander zusammengepasst. Aber dass sein Heil sucht, dass man da wieder die alten Floskeln rausholt. Was willst du denn sonst machen? Du kannst ja keine neuen Spieler verpflichten. Die Spieler sind doch da im Prinzip. Ja, aber du kannst jetzt... Ja, aber wenn ich dann schon höre, bei dem Talk da nach dem Spiel, dass da wieder einer kommt, wir sind eine Turniermannschaft, also wirklich ganz im Ernst, das ist ja wirklich Fußballromantik at its best, aber... Aber funktioniert jedes Jahr oder alle vier. Weiß ich gar nicht, ob das jedes Jahr funktioniert oder jedes Turnier, aber da hätten wir sehr fast auch mal gewonnen, ne? Aber ich muss sagen, da sind so viele Spieler out of shape und da gehört auch Schürrle dazu, der ja 6 Wochen nicht gespielt hat bei Chelsea, dann... Natürlich 3 Tore gegen Fulham geschossen hat, das ist natürlich klasse. Hat ein gewisses Momentum, hätte ich meiner Meinung nach auch besser gefunden, wenn er auf der 9 gespielt hätte. Aber Özil, das ist ganz bitter. Und wir müssen wirklich darauf hoffen, dass Sami Khedira, der ja jetzt wieder seit 2 Wochen im Training ist, noch fit wird, dass der auf die Doppel-6 gehen kann, dass Philipp Lahm hinten rechts in die Verteidigung kann und somit Kevin Großkreuz in die Linksverteidigerposition rein kann. Sonst wird das ganz, ganz bitter in der Verteidigung. Das sage ich euch mal ganz im Ernst. Das Turnier gewinnst du nur mit einer starken Defensive. Ich sehe da noch nicht so schwarz. Ne? So viel zum Thema Floskeln, ne? Ja, genau. Wieso, was denn? Ja, das Turnier gewinnst du nur mit einer starken Defensive. Das hört sich besser an als... Das ist ein Fakt. Ach so. Eine Floskel ist, wenn du sagst, wir sind eine Turniermannschaft. Ja, okay. Aber ich glaube, dass der Deutschland definitiv ein Wörtchen mitreden kann, aber ey, in Brasilien, da wird es wahrscheinlich spätestens gegen Brasilien. Ist mir deswegen alles völlig egal. Ich habe heute wirklich, wie war das Wetter bei euch? War das auch so klasse bei euch? Mhm. Bin ja mal gespannt, was jetzt da kommt. Also, ja, war es. Auf jeden Fall, ich bin von der Arbeit raus, hatte Feierabend, dann die Sonne. Da habe ich wirklich in dem Moment habe ich gedacht, boah, wie geil wäre es jetzt, wenn jetzt Sommer ist. Jetzt stell dir mal die Berichterstattung aus Brasilien vor, da hast du immer schöne Hintern im Bild und so weiter, im Vorbericht. Und danach dann ein Fußballspiel irgendwo beim Public Viewing gucken oder irgendwas, ist doch wunderbar. Naja, wenn sie es dann gewinnen, wäre es auch schön. Aber, ja, ganz wenig gewonnen haben sie ja auch nicht in den letzten Jahren. Sie haben ja nicht alles gewonnen, das ist mir schon klar, sonst hätten wir, wie Chris eben unfassbar faktisch festgehalten hat, sonst hätten wir auch mal ein Turnier gewonnen. Also besser kann man es nicht erklären. Aber ich bin einfach der Meinung, dass in den letzten Jahren dadurch, dass sich die Gesellschaft so verändert hat und auch die Art und Weise, wie man etwas konsumiert, so ein Sommerereignis wie eine WM oder eine EM einfach daraus rausstilisiert, dass man Spaß hat in der gesamten Gruppe, egal ob Männlein oder Weiblein, egal ob jung oder alt. Es geht doch jetzt nicht um das Event als solches, da freue ich mich ja auch drauf. Aber du musst ja mal so sehen. Es ist dann so, und dann passt wieder diese Turniermannschaftsplattitüde. Du hast bei jedem Turnier es so gehabt, dass sie auf jeden Fall entweder in der Vorrunde fantastisch gespielt haben oder halt auch Gegner wirklich abgefertigt haben, wie England und Argentinien. Ja, und gut, natürlich willst du jetzt mal ein Turnier gewinnen, aber wir sind doch alle der Meinung, dass Brasilien der Top-Favorit ist. Und dann kommst du halt ins Finale gegen Brasilien und ja, fuck off, dann verlierst du das schon wieder. Aber also als ich vorgestern gehört habe, dass Diego Costa sich nicht für Brasilien, sondern für Spanien entschieden hat, da habe ich mir schon wieder gedacht, oh nein. So, weißt du, sie hatten so ein paar latente Probleme, die Spanier. Im Zoo, jetzt bekomme ich gerade eine WhatsApp-Nachricht, ob wir Zoo wollen am Wochenende. Scheiße. Aber die Trikots waren schön. Ja, das war der doch mal. Wo war das? Freddy Krüger. Diego Costa, genau. Jetzt hatten sie, wie es aussah, ein paar Probleme im Sturm, so als auf der neuen Position die Spanier. Und jetzt kommt die Geschichte, dass Diego Costa sich nicht für Brasilien, sondern für Spanien entscheidet. Da habe ich mir auch nur gedacht, ja, super, Alter. Also Spanien, Brasilien, ich glaube auch die Franzosen da. Der Blaise Matuidi, der spielt sich da auch vorne fest. Das ist alles ganz geil bei den Franzosen. Die sind meiner Meinung nach auch ein leichter Favorit. Italien immer gefährlich. Und ich glaube, dann erst dahinter kommt Deutschland. Okay. Ich sehe aber die Deutschen klar vor den Franzosen. Also da sehe ich kein Problem. Ah, Valbuena, Benzema, das ist schon geil. Ribéry, yeah. Die sind vor allen Dingen. Können die sich wieder untereinander in die Haare, genauso wie bei anderen Turnieren. Und nee. Ja. Ich sehe in der Vorrunde überhaupt kein Problem. Portugal, Ghana und USA, unsere Gruppe. Genau. 9 Punkte. Sollte man eigentlich durchkommen, ja. Genau, 9 Punkte und 2 Gegentore oder sowas. Sollte man nur durchkommen. Das sage ich jetzt nur so, dass man da durchkommen soll, weil keiner von den anderen Mannschaften in Shape ist. Ja, aber Portugal ist immer auch ein Prüfstein, auch wenn sie uns liegen. Aber ich finde, Deutschland kann sich da ruhig als Ziel, sage ich jetzt mal, 7 Punkte setzen, ja, oder 6. Also 2 Siege werden sie da wohl schon schaffen. Also komm, gegen USA und gegen Ghana musst du gewinnen. Ansonsten brauchst du nicht zu einer WM fahren mit dem Vorsatz, dass wir Weltmeister werden wollen. Also, haben wir verloren, ne? Ja. Gegen ich glaube, war Leoland oder sowas. Gegen USA? Was, bitte? USA oder wen meinst du jetzt? Beide. USA haben verloren gegen Ukraine. Genau. Im Battle of the Friends. Ja. Und Ghana hat 2-1 verloren gegen sonst wen. Das Spiel war auf Zypern, ne? Naja, wie das Euroleague-Spiel schon. Wie das Euroleague-Spiel schon von Schachtar Donetsk. War ja auch in der Ukraine. Jetzt gibt es hier auf sportbild.de ein Voting, wer mit zur WM soll. Wollen wir das mal kurz machen? Das ist ja mal interaktiv. Das ist interaktiv, wollte ich gerade sagen. Torwartposition. Nominiert, wir können 3 von diesen, die ich jetzt aufzähle, anklicken. Und zwar Neuer, Weidenfeller, Adler, Zieler, Ter Stegen, Breno, Oliver Baumann. Wobei letzten habe ich noch nie gehört. So, wenn ihr nichts sagt, dann sage ich schon mal Neuer. Ja, Weidenfeller, Neuer und hier diesen Ter Stegen da. Ter Stegen. So, eine Abwehr, da wird es jetzt schon interessanter. Mertesacker, Hummels, Boateng, ich glaube, die 3 können wir schon mal nehmen, ne? Wir können 8 auswählen. Die kannst du von mir aus schon mal nehmen. Höwe das als Allrounder, IV und RV? Ja, ja, muss mal die anderen hören. Ja, ja, Lahm, ne? Ja, ja, kannst du auch nehmen. Klicke ich pauschal mal an. Der Kapitän wird wohl mitfahren. Schmelzer, Ginter, Jansen, Großkreuz, Westermann, Mustafi, Wollscheid. Also ein Schmelzer musste nehmen. Ja. Mangels Alternativen. Ja, und den anderen Vogel da, Löwe, das musst du auch nehmen. Da bist du schon, hast du schon 6. Jetzt kannst du nur noch 2 nehmen. Da kannst du dann Großkreuz nehmen, weil den kannst du überall auch mal einsetzen in der Offensive oder im Mittelfeld. Und die anderen, sonst die Flaschen. Die anderen spielen doch, glaube ich, gar nicht in der Bundesliga, oder? Spielen die nicht in der 4. Liga? Oder? Heiko Westermann spielt, leistungstechnisch spielt er, glaube ich, in der Kreisklasse. Ja, und auch motivations- und depressivtechnisch. Und frisurentechnisch. Oh, ja. Was ist eigentlich mit dem Rüdiger? Wo der hier ist auf der Liste. Ja. Der kommt bei Other Honorable Mentions, kommt der dann gleich noch. Ja, da ist er wieder der Arrogante. Wollen wir Ginter noch nehmen als Kulturist? Als jungen Mann? Ja, komm. So, dann im Mittelfeld, Sami Khedira, wenn er fit wird, ich glaube, der ist gesetzt, ne? Ja. Schweinsteiger, Gündogan, die klicke ich alle mal an. Dann jetzt kommt Lars und Sven Bender, Toni Kroos, Lukas Podolski, Mirko Reus, Andreas Schürrle, Mesut Özil, Thomas Müller, Mario Götze, Julian Draxler, Sidney Sam, André Hahn. Ich glaube, wie viele können wir denn anklicken? 10 Stück. Oh. Das hält mir alles gar nicht mehr vom Kopf. Sondiere mal aus. Müller rein. Hä? Müller rein. Warte, muss ich suchen. Müller rein, Özil rein. Schweinsteiger rein. Khedira, Schweini, Gündogan habe ich drin. Kroos rein, ne? Ja, sicher. Podolski auch rein, oder? Mach erstmal weiter. Okay. Also Reus auf jeden Fall rein. Schon, Podolski ist ein kleines Reizthema. Nee, aber Podolski hat im Moment nicht die Form. Und warum muss man ihn dann definitiv setzen? Also, du hast Tore geschossen im Sparkling Cup da, oder wie der siehst. Ich rede aber nicht vom Sparkling Cup, sondern ich rede von der deutschen Nationalmannschaft. Und da kann im Sparkassen Cup hat er einmal ins Rohr getroffen. So, wir haben jetzt 7 Nominierte. Er hat jetzt ein Knacksclub-Konto gewonnen, oder was? Und als erste Figur hat er Fetz Braun gekriegt. Mann. Müller habe ich angeklickt. Götze, glaube ich, kann man auch anklicken. Jetzt haben wir Sollte man. Reus. Gentner auf jeden Fall. Was denn? Patrick Herrmann, Nikolai Müller, Stefan Reinhardt, Aaron Hunt. Ich glaube, jetzt wird es, glaube ich, es ist ein Trollbericht hier von Trollboot, ja. Trollboot. Dann wähle ich nochmal aus den Schürrle, den kann man schon mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Und den Podolski, komm. Ja, nee, dann den schon. Den Podolski nehmen wir raus, nämlich. Doch, und den dafür, wer ist denn der bessere Bender, weiß man das? Der Lars von Leverkusen. Niki Bella war immer besser. Ja. Die hatte die größeren Brüste. Lars Bender hatte die größeren Brüste. So, jetzt im Sturm. Das ist ja die Königskategorie. Da kriegt man da überhaupt genug zusammen, dass er eine Auswahl hätte? So, da können wir zwei auswählen. Und da haben wir Mirko Klose, Marian Gomez, Pierre-Michel Emerick, François Lasogga, Max Kruse und Stefan Kießling. Der Kießling kannst du ja schon streichen. Ja, eben. So, dann hast du, wie viel kannst du mitnehmen? Zwei. Ja, dann wird's Gomez und Klose wahrscheinlich werden. Meinst du nicht Lasogga für Gomez? Nee, glaube nicht. Nee, leider nicht, aber ich finde es total schlimm, da Gomez und Klose mitzunehmen. Finde ich ganz schlimm. Ja, finde ich auch, aber du hast halt keine Alternativen. Ich weiß nicht, ob du da die jüngsten Spieler einfach mitnehmen solltest. Ist halt ein Risiko, kann man machen, aber. Ja. So, jetzt sind wir hier raus und die Top 3 bei den Keepern sind natürlich Neuer, Ter Stegen, also Neuer auf 1, Roman Weidenfeller auf 2, dann wird's knapp mit Adler, Ter Stegen und Zieler. Adler. Ja, was soll ich machen, wenn das hier rauskommt? Ja, ich meine, wenn Adler nur ansatzweise die Form hätte, die er letztes Jahr hatte. Ja, ja, dann ist ja auf 2. Braucht man nicht drüber reden. So Abwehr, ja. Auf Platz 1 sind 4 Spieler, Boateng, Mertesacker, Lahm und Hummels. Dann Schmelzer, Hövedes, Großkreuz, Ginter. Die sind dann dabei. Mittelfeld, da ist Reus auf Platz 1. Okay. Nee, punktgleich mit Mario Götze, auch beide 10%. Thomas Müller dahinter, Schweinsteiger, Kroos, Özil, Schürrle, Kedira, Gündogan. Hm. Und jetzt bin ich mal bei den Stürmern gespannt. Mit 36% Mirko Klose. Ja, und Mario Gomez mit 28% dahinter, auf Platz 3 mit 14%, Max Kruse. Unglaublich. Siehst du? Was aber auch schon einiges über diese Stürmersituation in Deutschland sagt. Ja, eigentlich schon. So, haben wir das auch nochmal schön gemacht. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das, na gut, ich bin fertig. Sag Tops und Flops. Also mein, was sagt man immer zuerst? Ich hab mein Flop habe ich ja schon wegen Ter Stegen. Dann sage ich meinen Flop jetzt. Also mein Flop war wirklich das Spiel Stuttgarter Kickers gegen Heidenheim. Unser Derby hier vor Ort. Ja. Da führen die Kickers 3-0 gegen das Bayern München der dritten Liga, gegen Heidenheim. Und am Ende geht das Ding noch 3-3 aus. Das war wirklich, also, ein Flop. Ja klar, die Emotion, die trägst du richtig rüber, so über das Mikrofon. Ja, ich meine, das Spiel war halt echt abgefahren. Ich habe das in der Sportschau gesehen und das war echt, also, gut Abschorsch. Du bist ja völlig gentrifiziert von der Sportschau. Ja, die ist super. Pacho. Zahle ich gerne Gebühren für. Es war schwierig für mich, einen Flop der Woche zu finden, weil es gab so viele. Okay. Aber ich habe mich schlussendlich für Fee entschieden als Flop der Woche. Oliver war, Fee, wieso? Ja, weil Oliver Fee... Weil er quittet. Und zwar hat man früher bei der Bundeswehr hat man solche Leute Verpisser genannt. Und ich finde das, natürlich ist er konsequent in der Hinsicht, dass er sagt, er macht immer diese Jahresverträge und ich habe dann ja auch bei Sky bei der Berichterstattung gehört, was man recht geben muss, dass ein Trainer, der für mehr Erfolg steht oder mehr Erfolg haben will und dadurch die Mittel und so weiter zur Verfügung hat. Aber ich finde das immer sehr seltsam, wenn Leute einfach von sich aus so sagen, ja, ich gehe dann jetzt mal, weil es läuft ja gerade nicht so gut. Aber kann es nicht sein, dass die intern gesprochen haben und Fee halt einfach gerne den nächsten Schritt gehen würde mit Frankfurt und die Bosse aber sagen, nee, dafür ist die Kohle nicht da, können wir nicht machen. Und das kannst du immer reininterpretieren. Ja klar, aber es muss ja einen Grund haben, dass er ganz einfach sagt, okay, dann sind wir hier am Ende. Also, ja klar, ja. Kommt ja nicht einfach so. Also er hat ja eine schöne Zeit eigentlich in Frankfurt gehabt. Deswegen wäre natürlich schön, wenn man da was wissen würde, aber naja. Da haben wir alle kein Mäuschen spielen dürfen. Ne? Leider So, ich habe zwei Tops. Oh, ein Top-Top. Das eine ist Bruce Stern im Interview mit Steven Gätjen am roten Teppich. Dort hat er gesagt, dass sein Oscar nominierter Film ja nur mehr, zu mehr ist es ja nicht gekommen. Steven Nebraska. Wenn jemals in irgendeinem Top mit erwähnt wird, ist eigentlich schon der Steven Gätjen? Katastrophe, der Typ. Ich mag den gerne. Bist du auch eine Katastrophe? Ich mag Gätjen. Fickt im Kino oder wie das heißt. Auf jeden Fall hat Bruce Dern in einem Interview mit Steven Gätjen gesagt, dass Nebraska bei den Oscars sowas ist wie der FC Bayern in der Bundesliga. Am roten Teppich wurde der FC Bayern erwähnt. Von einem Menschen. So, dann ist mal ein richtiger Top. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben, und zwar das Mic-Work von Stefan Effenberg. Das war so unfassbar gut. Ja, wenn der Verfahren so hinterher trappt, das ist eine Aufgabe als Person, als solches oder irgendwie sowas. Also, ja, der hat den Verfahren ja völlig denunziert. Er hat ihn beleidigt durch und durch. Die komplette Schalker Mannschaft wurde vom Effenberg durchbeleidigt. Das war im Prinzip eine Shoot-Promo bei Sky. Effenberg am Mikrofon, das ist fantastisch. Ich weiß leider nicht mehr, wer sein Co-Kommentator war. Ob das der Kai Dittmann war. Das war CM Punk, glaube ich. oder Paul Heyman. Aber das war wirklich klasse. Auch der Kai Dittmann, ich glaube, der war es. Der hat da gut mitgespielt und so. Der hat ihn immer machen lassen. Also Stefan Effenberg ist mein Lieblingskommentator jetzt. Oder Co-Kommentator, wenn du so willst. Ja, das war Sidekick. Sidekick, genau. Ricky? Ja, mein Top ist der Mini-Messi von Viktoria Köln. Habt ihr das Video gesehen? Der Dribbel. Ja, da gibt es so einen 8-Jährigen, der, also das war ja wirklich unglaublich. Also da standen mir wirklich beide Münder offen. Der Arschmund und der Richtige. Also wirklich, das war extrem gut anzugucken. Wer es nicht gesehen hat, einfach mal bei YouTube eingeben. Mini-Messi, Viktoria Köln. Also Wahnsinn. Ist das schon was für die nächste Saison für euch? Ich glaube, das wäre sogar jetzt so eine Art Heilsbringer. Jetzt schon. Wie alt war der? 8? 8. Als Trainer aber dann, wenn ich den verpflichtet. Als Koalitionstrainer. Ja. Mental Coach. Ja. Ja, mein Top der Woche hat sich ganz kurzfristig noch geändert. Und zwar ist das die eben besagte Ankündigung in Gladbach zu sagen, Top-Transfer in der Abwehr, darum können wir Brauers nicht verlängern. Also so etwas so anzukündigen, ist in Gladbach ungefähr genauso oft vorgekommen wie weiß ich nicht, ein Sieg von Chile gegen Deutschland während eines Turniers. Ich glaube nämlich noch nie. Das finde ich total gut, weil das stellt sich irgendwie Gladbach irgendwie jetzt auf einmal da, als ob sie der Superclub wären und total im Rampenlicht stehen würden. Vor allem, dann musst du den jetzt auch kriegen, ne? Ja, eben, genau. Wer ist denn das, der Top-Transfer? Ja, man weiß es, ist es Mr. X? Mhm. Vielleicht wollt ihr den Piqué. Nicht, dass er uns den Piqué wegschnappt. Der geht nach Nürnberg. Mit Shakira. Ja, die geht mit Shakira dann nach Gladbach. Ja. Die geht dann nach Nürnberg im Teppichhaus. Sie tritt die dann auf da. Ja, und Shakira wird dann, wenn er nach Gladbach geht, wird Shakira Schwester am Kreuzfeuer Ersatzamt. Ja, ich sehe es schon kommen. Nee, aber das fand ich war auf jeden Fall mal ein Top der Woche. Max Eberl und seine dicken Eier. Ja, schön. Da bin ich mal gespannt, wen er da aus dem Hut zaubert. Ja, ich glaube auch. Also das muss jetzt, also unter Piqué. Ja, unter einem Weltmeister geht da nichts. Ja, kommt doch an, aus welchem Jahrhundert ihr den holt. Ja, den gut, da ist Gladbach immer stark drin, alte Leute holen. Nicht? Einer an Giovane Elber und so, der ja auch in Gladbach war. So ist das ja nicht. Der holt ja noch den Nucio, der ist nämlich in Brasilien noch aktiv mit seinen 48. Ja. Ne? Oder Dante zurückholen oder so, ne? Das wird aber auch nicht günstig, muss man sagen. Ja, man kann sich ja da einigen. Ne? Wie denn? Ja, außergerichtlich sozusagen. Mein Gott, ist doch jetzt gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.